Jule, weißt du was? Ist mir jetzt auch scheißegal, ja? Weißt du was? Ich gehe jetzt, ja? Und fahre mir einen hoch und einen runter, ja? Also, lass mal ausfallen. Nee, du kannst ja hier bleiben und sprichst einfach. Ich glaube, irgendwann mal hört dich schon irgendwie. Nee, man hört mich nicht. Ja, dann hast du Pech gehabt, würde ich sagen. Wer will sich denn euer dummes Gelaber auch jedes Mal echt reinziehen? Mama und Papa, wir streiten uns und der Sexualität ist scheiße, der eine kriegt den Dödel nie rein, und deshalb sind wir immer so unbefriedigt, ne, und müssen unsere sexuellen Differenzen dann online austragen. Ja, ich bin doch heute alleine. Ja. Ah, man hört mich. Hallo, hört man Siehst mich? du, man hört dich, mich kann man gar nicht sehen. Gibt's auch ein Mobile? Nein, mich kann man nicht hören. Nein, es gibt kein Mobile. Kann man den Wavi-Fight hören? Nein, kann man nicht. Ist Die aber schade. lügen alle, die haben eh keine Ahnung. So, jetzt weißt du Bescheid. So, jetzt erzähl mal jetzt nochmal zum 50. Mal, was jetzt hier für eine Scheiße stattfindet, bevor wieder irgendwas ist und wieder keiner was weiß. So, Jule. Und ansonsten kannst du dich hier mit deinen Freunden nachher gerne privat treffen. Das ist kein Thema. Geht mich alles gar nichts an. Wollen wir eigentlich nochmal anfangen? Oh, Jule, da sitzt du immer noch. Was geht ab? Ist ja so dunkel, wo ist der Rio? Ja, so. Okay, gut, ich habe einen Einstieg gemacht. Wir hatten so schön den Anfang zweimal. Ja, und dann bin ich ausgerastet und habe gesagt, fick dich, ich habe keine Lust mehr. Ja. Nee. Naja, das ist ja, ich habe auch keine Ahnung hier von der. Das ist mir auch immer wieder, mir wäre das ja auch viel zu blöd, sag ich mal. Außerdem gibt es ja gar keine Podcasts. Ja, Podcast, das ist eh, Podcast sind erstens. Wollen wir den Anfang nochmal machen oder machen wir den morgen? Den machen wir morgen. Machen wir, ja. Ich hab echt die Schnauze voll, Alter. So richtig, richtig voll. Weißt Richtig. Ich versuche schon den ganzen Tag, ey, mit diesen scheiß russischen Bezahldiensten hier blöde 15 Dollar, ja, von dem einen Kunden auf das andere. Es geht nicht. Aber wie viele Diensten soll ich mich noch anmelden? Ich gebe dir einen Puff, weißt du? Besser als hier bei livejasmin.com. Ja. Die sollten Rio kicken und WWF den Podcast machen lassen. Ich mach gar nichts, ja. Ich mache überhaupt gar nichts, mach ich. So geht das. Okay, er kann mir mal einer erklären, was, warum sagt er denn System User Info WMD has to get a formal higher passport? Wieso braucht mein Account einen Reisepass? Kann mir das mal einer, ey, ich will doch einfach nur, dass das Geld von da, ihr wisst ja was, mir doch egal. Ne? Wie viel verdienst du denn im Puff in einer Nacht? Ja, 15 Euro, hab ich doch gerade gesagt. Aber nur, wenn ich die ganze Nacht durchforke. Aha. Ja, ich Mit will Männern oder mit Frauen? Geld verdienen, das kennst du nicht. Nö, ich bin permanent pleite. Aber es ist schon wenig. Ich würde mehr für dich ausgeben. Ja. Ja. Ah ja. In welcher Währung denn? Kannst du in Rupien zahlen vielleicht? Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel, ich könnte jetzt hier Visa, Euro, könnte ich hier abbuchen, ja? Und dann tust du mir das einfach in RBK Money. Also meine 15 Visas, Euros, sind schlappe 433 Rubel. Aha. Ich wollte dir eigentlich einen Euro bezahlen. Ganzen Euro wolltest du bezahlen. Ja, also in ja. Das, das ist ja ein Ding. Ja, also du bist mir mehr wert als 15 Euro. Ich fühle mich geehrt. Was machen wir denn jetzt? Bleibst du oder gehst du? Ja, ich weiß. Willst du dich noch weiter aufregen? Ich will mich noch weiter aufregen, ja. Warum geht denn die Scheißvisa nicht, ey? An wen willst du eigentlich das Geld? An mich selbst, aber in Russland. Weil ich plane jetzt schon länger, mich mit meinen 3,50 € abzusetzen. Und da habe ich gedacht, komm, ne? Oder muss ich da vielleicht meine Karte eingeben? Keine Ahnung, wahrscheinlich deine Karte. Macht alles überhaupt keinen Sinn hier. So, jetzt erzähl doch nochmal, was wolltest du vorlesen eigentlich? Also ich will ja überhaupt nicht, aber ich muss Fanfiction. Fanficken. Fanfiction. Also wenn du hier irgendeinen vernagt, ja, dann könnt ihr euch dafür nicht im Hotel oder so. Muss das hier im Studio sein? Ich habe ja keine Fans. Hast keine Fans. Ich kann ja, auf eBay könnte ich dir welche besorgen. Ja, aber die kosten doch. Ja gut, Jule, aber man kann ja nicht alles haben, oder? Doch. Doch. Ja. Hey, pass mal auf. Ich geh mal. Ja, und hol mir einen Strick. Du bist GEMA? Ja. Oh, wie geht's denn im Streit mit YouTube? Na, YouTube, die mach ich kaputt. Ich denke, na, die könnten irgendwas machen. Na, das sind so, ja, komm, die, dann sind die weg, verstehst du? Das war aber jetzt ein schlechter auch ein Wortwitz von mir, muss ich jetzt zugeben. Ja, und sonst? Wie und sonst? Kommst du öfter hier? Wieder husten. Kommst du öfter hier? Ja. Ja, und was und machst du? Nee, ich nicht. Also allein die Gegend hier, du, da krieg ich schon... Ich hab dich hier noch nie gesehen. Ja. Und aus gutem Grund, sag ich mal. Dein Vater muss Gott sein. Schließlich bist du aus dem Himmel gefallen. Oh Gott, ey. Oder hat dein Vater nach den Sternen gegriffen und sie dir in die Augen gesteckt? Oder irgendwie sowas. Ich kenne keine schlechten Anmachsprüche. Ja, wirst du nie angemacht, oder was? Nee, nein. Musstest du das Thema jetzt ansprechen? Ach so. Aber ich denke, seit du auf der Partnerbörse bist, läuft es besser. Nee, eben nicht. Nee, eben nicht. Ja, der habe ich doch gehört. Also ich habe da noch mehr gehört, aber... Aha. Also du liest jetzt hier ein bisschen Fanficken vor, ja? Ich habe keine Ahnung, was ich mache eigentlich. Wie hast du das denn beim letzten Mal gemacht? Beim letzten Mal habe ich immer insgeheim gehofft, der Rio kommt dann doch noch. Oder erscheint doch noch. Und ich rede einfach mal total in Mist. Und entweder kommt der Rio zurück oder die Zuhörer gehen und ich kann dann so oder so verschwinden. Mhm. Verstehst du? Mhm. Außerdem tue ich ja heute gegen Holgi streamen. Wer ist denn Holgi? Superman. Ja, kenn ich nicht. Nee, musst du auch nicht. Nee, reicht ja, wenn ich ihn kenne. Richtig. Ja. Also soll ich dich einfach mal kurz hier in Ruhe lassen und dann machst du hier was immer. Du kannst und auch bleiben, wenn ich du ich guck willst. Dann in 5 Minuten mal nach dir. Nee, ich wollte ja eigentlich noch in Ruhe rauchen, aber du hast ja gesagt, nee. Die Alex kann nichts hören. Ja, die Alex, das bin ich schon gerade mit der am Verhaften. Musik geht, aber Stream bleibt still. Hast du Winamp, lieber Alex? Hört uns eigentlich im Chat, hören sie uns alle. Und warum hört der? Nee, man kann uns nicht hören. Ich habe das abgeschaltet jetzt. Es ging mir auf den Sack. Der Dieselweppen, ja, der hat sich doch da oben schon verraten. Der denkt auch, wir wären total bescheuert. Dann machen wir Stream öffnen im VLC. Und da gibt's da einen. Ja, da hat er recht, der Dieselweppen. Oh, da kommt ein Rio Burns nackt. Aber ich glaube nicht, es ist der echte, oder? Keine Ahnung. Ich hoff's nicht und auch nicht nackt. Oh mein also, Gott. Wenn der keine Zeit zum Podcasten hat, dann braucht er auch gar nicht hier im Chat rumhängen. Ja? Wenn er Zeit hat, im Chat rumzuhängen, der kann auch in der Zeit was Richtiges machen. Also mal was für sein Geld tun. Ja? Also ich weiß ja schon genau, wie das wird, wenn der Herr Burns eine Bahnkarte hat. Ne? Dann fährt er nämlich die ganze Zeit hier quer durch Deutschland. Ja? Ey, die Bahnkarte ist Tabuthema in meinem Podcast. Hier, ja. Auf ich mache hier zum Thema, was ich will. Das haben wir hier tabuisiert. Tabuisiert. Dann sind ja die Themen, die für mich tabu sind, auch nicht mehr tabu, weil du dabei bist. Wenn es um Händereib. Wenn es um Tabuthemen geht, dann gehe ich. Ist das jetzt der richtige oder ist das der, ja, ihr Spitzbären sagt nur. Guck mal, aber für den Chat reicht's Internet, ja, aber nicht, um hier mal zu arbeiten. Ja, so ist das. Da kennst du deine Wertstellung. Ja. Tabu bleibt Tabu, ja, aber Tabu ist es ja nur mit dir, lieber Rio. Aber der Alex, das ist ja sehr, sehr komisch. Ich dreh mein Audio hoch. Nee, dann lad mal Winamp runter, lieber Alex. Kannst du jetzt zwar nicht hören, aber ich fand's trotzdem. Lad mal Winamp runter. Ja. Ja, ihr kommt's nämlich raus, lieber Chat, im Allgemeinen. Ich werde hier nämlich zensiert. Von dem. Vom Rio. Ja, und was macht er so? Der sagt dann immer. Der indext mir bestimmte Themen. Ach so, also machst du nach vorne so außen, nachher außen macht er hier so, Soper, Akta, ich bin voll der Nette und ja, und hintenrum hier so voll die Diskriminierung. Halt die Fresse, du hast keine Meinung, keine Rechte, geh arbeiten und putzen. Ach so, cool. Und wenn ich es nicht mache, haut er mich. Ja, macht er. So, und dann soll die Alex sich mal benutzen, unseren Player. Ach nee, zieh die Winamp. Ja, aber warum funktioniert das denn nicht? Das sie. Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, warte, warte. Ah, nee, nee, Moment, Moment, Das Moment. ist der Koks. Moment. Der Koks ist das. Ah, nee, warte mal, ich hab's ja, warte, ich riech's gleich, warte. Der Mann mit dem Koks ist da. Ah, ich hab mal gerochen, warum es nicht geht, ja. Aber on air würde ich das natürlich nie zugeben. Es kostet 10.000, 100.000 Euro. Aha. Die Alex geht ins Bett. Das liegt an ihr, sagt sie. Das kann ja gar nicht sein. Vielleicht hat sie ja auch keine Ahnung. Oder ich Einfach habe. mal Lust, uns zu hören. Also, du liest jetzt mal ein paar Orgasmusgeschichten Guck mal, vor. mach mal hier, mach mal grad. Düt, düt, düt. Klugscheißmodus. Liesel Weppen. Düt, düt, düt. Das ist jetzt nämlich die neue Rubrik in unserem Podcast. Ja, die Klugscheißer in und um den kein Podcast aufzudecken. Was? Wo denn? Was hat er? Soll ich den kicken oder was? Es ist, nein, nicht kicken. Er hat gesagt, das heißt das Koks und nicht der Koks. Aber das beides passt. Soll mal gar keine Techniktipps geben, von wegen, kauf dir das und kauf dir das, bei dem daheim funktioniert ja auch nichts. Ja, aber jetzt sind immer die Richtigen hier, immer großspurig, kauf dir das und das, das funktioniert voll gut. Behauptet, es ist immer das Richtige, ja, wenn eine andere Sache nicht funktioniert, dafür eine komplett andere vorzuschlagen. Ja. Ey, warum macht denn mein VLC keinen Sound? Ey, benutzt Winamp. Ne? Geil. So. Ey, warum ist denn der. Warum tut mir die Eichel so weh, wenn ich die in den Staubsauger halte? Ne? Und sagt der andere, ey, nee, nimm die Steckdose. Ey, ihr Dieselweppen, der ja jetzt, nachdem ich seinen Namen immer wieder nenne, auch mal endlich kommt, sagt, hey, Julp, kauf dir WWF, der funktioniert auch nicht. Mal auf jetzt hier, das kann ich mal machen. Hier hab ich Berechtigung. Ah, siehst du, guck mal, selbst nicht funktionierend mit Dateiberechtigung geht das. Zack. System. Error. Oh, der Arme, komm zurück, Liesel. Also wir können das jetzt so machen. Ihr könnt mir verschiedene Einsätze und Gebote queryen und wir gucken dann mal, wen ich dafür rausschmeiße. Ja, ich sag mal, für ein Zwanni schalte ich ganz ab. Bist aber auch immer billiger. Ja, das ist ein. Siehst du mal, es zahlt keiner dafür, mich abzuschalten. Es reicht noch nicht. Also die Schmerzgrenze ist nicht erreicht. Ja, Naja. jetzt sitzt du hier im Technikraum rum und was machst du jetzt hier? Weiß ich auch nicht. Ihr habt mir ja nicht Bescheid gesagt. Da Was heißt denn dachte hier ich. ihr? Ja, ihr. Pass mal auf, ich, ja, hab hier sowieso gar nichts zu melden und krieg auch überhaupt immer erst von irgendeinem Hörer 20 Sekunden vorher Bescheid gesagt, was ich zu machen habe. Der Liesel-Weppen sagt, du hast ihn in seiner Männlichkeit, Weiblichkeit verletzt. Ich Ja, glaube, du musst jetzt okay, mal richtig lieb zu ihm sein. Soll sich bei Florop was raussuchen, was er haben will, und dann soll er mir das linken und das schicke ich ihm dann. Aha. Kennst du Florop? Ja, das ist eine Blume. Ah. Ja. Ich verstehe überhaupt gar nicht, warum die alle im Chat sind. Haben die nichts Besseres zu tun? Ja, ich wollte jetzt hier eigentlich sauber machen und so, ne? Und SLS liegt da auch noch hier auf. SSL liegt hier auch noch am Boden rum und so, ne? Ist total, wie es hier aussieht hier. Ja. Ja. Feiert ihr hier einen Starkroom-Partys oder was? Nee, ich dachte, da kommt jetzt noch irgendeiner. Kommt jetzt, ne? Ja. Der Liesel-Webten könnte auch einfach mal wieder in den anderen Chat kommen, anstatt mich hier immer zu querien und so. Jetzt muss ich aber mal hier laut werden. Ich hab Hunger. Wie wär's denn mal du? Ja, geh. Hau ab. Liest mal was. Ja, was denn? Du hast Das dir ist auch vor. wieder so typisch. Also ich glaube, Möb-Möb ist so ein sinkendes Schiff. Was? Der eine fährt ständig nach Berlin und macht da irgendeinen Scheiß, ohne zu Der podcasten. andere will immer was essen in seiner Küche. Ich glaube, der hat sie nicht mehr alle. Essen und trinken. Wo kommen wir denn da hin? Ja. Ja, da hebt der Hättest du Kaffee. sie alles vorher machen können oder nachher? Wofür denn? Ich hab da hier Der was. Jackal ist auch nicht da. Ich glaube, das Jackal Frog. war's. Ich glaube, ich sollte zu Xenim wechseln. Zu wem? Xenim. Ja, die haben abgeschaltet. Also, dann bist du immer leiser geworden jetzt eben. Ja, vielleicht spreche ich auch nur leise und bedacht. Echt? Kannst du das? Ja, sprechen kann ich. Echt? Was ist denn jetzt? Komm, Schatzi, wie sieht das aus? Was möchtest du denn jetzt machen, mein Kind? Du musst ja schon mit mir kommunizieren. Also ich darf heute nicht über Fußball reden. Obwohl, ich bin immer wieder begeistert, ne? Was du für Fußball, für Anekdoten und so, ne? Bist du auch so ein richtiges Liga-Luder, ne? Eigentlich gar nicht. Eigentlich nicht? Ich finde nur Messi toll und kenne mich da ein bisschen aus. Oh, Messi, ey, oh, komm. Ich gehöre auch zu den Frauen, die Fußball gucken und sagen, ach, guck dir mal an, der ist ja hübsch. Und der sieht ja gut aus in der Shorts. Ja, du siehst gut aus in Shorts. Nein, der Fußballer. Ich sehe nicht gut aus. Quasimodo und so. Ja, wie sieht denn das aus? Ich habe jetzt gehört, einige fordern ja ein Poster von dir. Ja, sollen sie sich eins malen? Sollen sich jetzt, also können wir dann, mal dir deine eigene Jule. Ja. Mal dir deine eigene Jule. Und dann so kriegst du so Mama so ein Instant, so wie bei diesen kleinen Grußkarten, ne, diese billig Soundprozessoren, da sind da so Sprüche von dir drauf, die man drücken kann. So. Ja, malen nach Zahlen. Geil. Klon dir deine eigene Jule. Back dir die Jule. Back dir die Jule. Back dir deine eigene Jule. Jetzt in drei neuen Geschmacksrichtungen. Ich glaube, der Lollpons bei uns im Chat wäre gerne eine Frau. Ah ja, Elefant auf den Tisch, großes Hackebeil und zack. Denkst du, das ist so Tut, ob das weh einfach? tut? Ja, das tut Schweineweh. Und dass das so einfach ist? Wie so einfach. Ja. Ja, ich sag mal, Frau zu werden. im ersten Schritt schon. Aha. Im zweiten könnte es vielleicht, also ich würde den Notarzt einfach mal anrufen. Pauschal. Aha. Hallo? Hallo? Hallo? Jule, ich kann dich gar nicht mehr hören. Hallo, Jule. Hallo. Hallo. Ah, da bist du ja wieder. Ja, mach mich mal hier nicht aus. Hier, lauter Zensur auf dieser Plattform. Von mir aus, ja, kannst du hier erzählen, was du willst. Das ist mir vollkommen Latte. Ja. So. Ich bin der Whistleblower von. Das weißt du, wer. Ah, die Alex kann uns doch hören. Die arme Alex. Ich hatte sie schon fast beneidet. Blasen ist so dein Thema, gell? Wieso? Ich weiß nicht, da reitest du gerne drauf rum. Hab Guck nichts gesagt. mal, Blasen reiten. Entschuldigung. Ich habe überhaupt gar nichts gesagt. Wie war denn dein Tag, Jule, heute? Erzähl mal. Erzähl mal einen Schwank aus deinem Tag. Der war halt Bin so einsam, weil der Rio ja nicht da ist. Ja, der Rio hat ja auch Besseres zu tun. So, ich muss jetzt mal, ich hab der Gesichtskirmes, also der Franzi versprochen, dass ich heute mindestens ein Fanfiction Okay, also vorlese. du liest da jetzt mal was vor und ich hole mir mal eine Runde was zu essen und bin gleich wieder da. Ja? Ja, Und weil. wenn irgendwas ist, dann schreist du, ich hör dich hier dann irgendwie auf Kopfhörern oder muss mal gucken, ob ich dich ignoriere oder pff, man weiß noch nicht. Literotika. Richtig, du hast mental schon vollkommen abgeschaltet. Das ist echt, das habe ich auch beim Rio. Also beim Rio habe ich das verstärkt, bei dir so nur im Kleinen, Ja, ich dass ich, merke das. sobald die den Mund aufmache, ich total abschalte. Wie ist denn das jetzt eigentlich, während wir jetzt sprechen? Tust du da eigentlich auch Twitter benutzen und das Internet erkunden? Manchmal. Manchmal, tja. Ist komisch, gell? Kaum konfiguriert man sowas richtig. Geht's. Nein, nicht mal. Also das muss schon jemand Besonderes machen. Richtig. Ja. So. Jemand Besonderes wie du. Ja, komm, ist gut jetzt hier. Ach Mann. Jetzt Also. rutsch doch nicht allzu nah an mich ran, das ist ja hier. So. Ich habe aber doch Angst, es ist doch dunkel hier. Es ist Immer doch die dunkel. Tüte vom Kopf. Ich habe das Licht doch schon angemacht. Wie ihr habt mich hierher entführt? Als Warum habt ihr mir denn jetzt das ist denn angezogen? entführt? Also ihr könnt die Jule gerne hier abholen. Ja? Ich bind die draußen fest, dass die sich nicht so weit verläuft. Ne? Dann nehmt ihr die einfach. Die ist meistens stubenrein. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwelche haushaltlichen Nur wenn man will, Qualifikationen, dass aber ich. wenn die so kocht, wie die rumdiskutiert, dann würde ich lieber zu McDonald's gehen. Ja. So, also Jule, dann lest mal hier deine Ich kann ja nichts geheimsten dafür, dass du Wünsche auf vor. Natursekt stehst. Ja, ich habe mir das ja nur extra für dich angewöhnt, weil du immer gesagt hast, bitte, bitte, ja, Pinkel mich an. mitten ins Gesicht, ja, wenn du das möchtest und du das einmal zweimal am Tag brauchst, dann, mein Gott, man muss ja nicht alles verstehen. Ja. Ich muss nicht alles verstehen. So, ich krieg vorwurfsvolle Blicke aus dem Off zugeworfen. Ich gehe Warum? mal mein Essen checken. Ich bin jetzt weg. Tschüss. Ja, koch mal. Ja. Und sag einen schönen Gruß. So, ich glaube, er ist weg. Ich glaube, er ist weg. Und jetzt bin ich alleine da. Und jetzt muss ich das echt vorlesen. Ihr seid doch alle bescheuert. Hört doch mal lieber Blue Moon. Und was soll ich vorlesen? Ich habe also auch dieses Erotika-Dingsbums. Mal gucken, warte mal, wo war denn der Link? Link im Browser öffnen. Nachdem ich nämlich den Wifi-Fight auf meinem Rechner hatte, kann ich nämlich auch nebenbei Internet surfen. Ja, ich denke, ihr hattet mir hier schon eine Geschichte. Ach, muss ich mir jetzt eine Geschichte aussuchen? Unsere, mache ich Top-Listen. Ach, ich darf Werbung machen für wen auch immer. Nur nicht für Möb-Möb. Fiction. Meistgelesen Geschichte. Helenas Familie. 01 Gespräche. Gibt insgesamt 192.337 Lesungen. Jetzt muss mein Ding laden. Okay, ich hoffe, dass all die kleinen Kinder jetzt im Bett sind, weil jetzt wird's erotisch. Aber lasst die Finger über der Bettdecke und befummelt euch nicht selbst. Also Helenas Familie 01 Gespräche. Wenn es richtig pervers wird, lese ich aber nicht weiter. Wollte ich Ihnen nur mal gesagt haben. Dann zensiere ich auch mal. Ich finde es übrigens total toll, mit mir selbst zu reden. Das gibt mir irgendwie sowas von wegen Geisteskrankheit. Ja, ich habe gehört, du findest es auch total toll, dich selbst anzufassen, aber das ist ja ein anderes Das ist ja Thema. was anderes. Oh, nee, Inzest machen wir nicht, oder? Inzest-Tabus? Nee, Inzest finde ich eklig. Das sind lauter Inzest-Tabus-Geschichten. Ich glaube, die Leute stehen da drauf. Okay, ich sollte mal nicht Helenas. Ge Hä? Sabrina 02. Inzest. Ich habe hier lauter Inzest-Tabus-Sachen. Ganz komisch. Das Praktikum. Ah, erotische Verbindungen. Ja, ich war doch bei den Top-Listen. Und bei den meistgelesenen, weil ich wollte ja nicht irgendeinen Schwachsinn lesen. Ich wollte ja die guten lesen, die man auch schon gelesen hat. Damit ihr euch nebenbei ja selbst befriedigen könnt. Wenn ihr das unbedingt wollt. Also, das liegt an euch. Ich habe damit nichts zu tun. So, dann mache ich mal, ja, dann fangen wir mal an. Das ist übrigens eine Fortsetzung. Also da gibt's noch 3 Folgen vorher. Ich bin jetzt bei der Folge 4. Die Kinder waren von Oma zurück und spielten mit Kai im Garten. Christina stand in der Küche und fragte sich immer noch, was ihr Mann wohl mitgekriegt hatte von ihr und Fabienne. Mindestens ließ er sich nichts anmerken. Interessant dabei ist Lies, dass es mit Doppel-S ist. Er gab ihr zur Begrüßung, die hat immer nur mit Doppel-S, die kennt, glaube ich, kein scharfes S. Er gab ihr zur Begrüßung einen Kuss und Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht bildete sie sich das nur ein, aber es schien ihr, als hätte er ihr diesmal etwas länger in die Augen geschaut als sonst, bevor er aus der Küche kam. Mal nett, dass ein Mann aus der Küche kommt. Das gefällt mir. Wie immer half er Fabienne mit seiner freundlichen, geschäftigen Art, das Labor aufzuräumen. Christina gab sich einen Ruck und entschloss sich, mit der Wäsche fortzufahren. Der Wäschekorb stand im Korridor. Offenbar hatten ihn die Kinder beim Vorbeirennen gestreift, denn die Wäsche war durcheinander geraten. Sie bückte sich und legte die Wäschestücke wieder ordentlich übereinander. Als Christina den Korb ergriff und sich aufrichtete, bemerkte sie aus den Augenwinkeln, dass Peter die ganze Zeit über neben der Labortür gestanden und sie beobachtet hatte. Dass ihr das toll findet, das ist doch total blöd. Auf jeden Fall, Christina trug den Korb ins Bügelzimmer. Peter hatte ihr schon eine Ewigkeit nicht mehr auf den Po gestarrt. Ein Prickeln durchfuhr sie, als sie feststellte, wie sehr sie das mochte und wie sehr ihr das gefehlt hatte. Vermisste Peter am Ende auch etwas bei ihr? Fragezeichen. Christina schüttelte den Kopf und verscheuchte die Gedanken. Schließlich hatte sie Peter zusammen mit Fabienne im Labor erwischt. Das ist übrigens nicht die deutsche, die neue Rechtschreibung, weil die macht hier auch so Wörter wie schließlich mit 2 S und das wird ja noch mit scharfen S geschrieben. Da waren auch noch die Fotos vom Wald und Peter war dort hinter der Kamera. Christina zweifelte, dass er hinter der Kamera geblieben war. Ein spöttisches Lächeln legte sich über ihr Gesicht. Das Mitleid mit Peter war verflogen. Ja, der Bob muss, glaube ich, ins Bett, der ist noch zu jung. Als Christina aus dem Bügelzimmer kam, machte sich Fabienne gerade daran zu gehen. Sie reichte Peter artig die Hand und verabschiedete sich ebenso höflich und unauffällig von ihr. Lächelnd schloss Christina die Haustür hinter sich und dachte, diese kleine Schlampe. Immer noch lächelnd drehte sie sich um und betrachtete Peter. Hallo, Explobob. Nachdenklich fragte sie sich, warum es für das Wort Schlampe keine männliche Bezeichnung gab. Das ist übrigens auch was, was ich mich immer frage, weil ich kenne durchaus Männer, die eine Schlampe sind. Also nicht in dem herkömmlichen Sinne, dass sie immer ihre Sachen liegen lassen, nämlich, dass die auch einfach mehrere Frauen haben oder Männer, kommt je nachdem ihrer sexuellen Orientierung an. Okay, sie gingen in den Garten und rief, Kinder, Kai, Nachtessen. Nachtessen, was ist denn Nachtessen? Das heißt doch Abendessen. Oh Mann, ich will nicht wissen, woher die kommt, weil Nachtessen kenne ich nicht. Der Abend verlief ruhig. Christina war mit Peter übereingekommen, dass er sich nach ihrem anstrengenden Wäsche- und Putztag um die Kinder kümmern würde. Er brachte sie ins Bett und ging danach ins Wohnzimmer, wo seine Frau und Kai bereits vor dem Essen Fernseher saßen. Christina blickte aus ihrem Sessel zu ihm und fragte, schlafen die Kinder schon? Also ich weiß ja nicht, wo die da in was für einem Haus die wohnen, aber da gab es jetzt die Fabienne, jetzt gibt es da eine Christina, Kai und den Peter. Ich glaube, die wohnen in irgendeiner WG-Kommune oder so. Du musst nicht Nachtessen googeln. Also, liebste Alex. Nein, es ist kein Inzest. Ich habe ja erotische Verbindungen gesucht und nicht die Inzest-Dinger. Ach ja. Schlafen die Kinder schon? wollte, glaube ich, Christina gerade von der Ich-Erzählerin wissen. Nein, sie liegen in ihren Bettchen und schauen sich Bilderbücher an. Später erzähle ich ihnen noch eine Geschichte. Ist euch aber manchmal aufgefallen, dass dieser Text schon ewig lang geht und bis auf irgendein paar Andeutungen noch kein Sex vorkam? Ich finde das langweilig. Wenn da jetzt in den nächsten paar Absätzen nichts kommt, dann mache ich aus. Also dann mache ich nicht aus, dann lese ich was anderes, weil das ist echt nicht erotisch. Mal gucken, ich spring mal, weil dann kommt der Fernseher. Oh, und dann Christina, also hier, Peter, das fängt nämlich an. Peter drehte sich wieder zum Fernseher. Bald fühlte Christina Kais Blicke auf ihren Knien. Sie lächelte zu ihm hinüber und begann, wie am Vorabend, mit dem Spiel ihre Beine hin und her zu wiegen. Ich will gar nicht wissen, dass beim Rio Burns die Rektumpost abgeht. Naja. Also die Christina bewegt ihre Beine hin und her. Ich weiß zwar nicht, was daran erotisch sein soll, aber irgendwie ist das total toll. Als ihre Beine allmählich immer weiter auseinandergingen, nahm sie den Blick von ihrer Strickarbeit hoch und bemerkte mit Schaudern, dass in Kais Hose eine Beule herangeschwollen war. Er blickte verlegen zum Fernseher, machte aber keine Anstalten, die Schwellung vor ihr zu verbergen. Bestimmt war er froh, den voll behangenen Wäscheständer zwischen sich und Peter zu wissen. Irgendwie ist das eine ganz... Ich glaube, die wohnen da zwei Eltern zusammen? Naja. Christina öffnete ihre Beine bis zur Grenze der Anständigkeit und darüber hinaus. Kai blickte ihr immer unverhohlener unter den Rock. Christina sah, dass ihm die halterlosen Strümpfe und ihr schwarzes Höschen zu gefallen schienen, denn das Zelt in seiner Hose wurde immer größer. Sie schielte dann und wann zu ihrem Mann hinüber. Peter kommentierte das Spiel mit Bemerkungen, also nicht das Spiel der beiden dann, nämlich anscheinend irgendwie ein Fußballspiel oder so, kümmerte sich aber nicht weiter um die Anwesenden. Christina nahm die Strickarbeit in eine Hand und stützte den Ellenbogen auf die hohe Armlehne ihres Sessels. Mit der anderen Hand strich sie über ihren Bauch und vergewisserte sich, dass Peter nur ihren Oberkörper sehen konnte. Doch schaute er erst gar nicht zu ihr hinüber. Und wer den Rest hören will, muss jetzt da weiterlesen. Weil ich wollte doch nicht wirklich, dass ich jetzt hier weiterlese. Ich will doch noch schweinisch. Was ist denn aerotisch? Nee, arotisch. Ich finde es auch langweilig, Alex. Ich glaube, wir sind zu alt für sowas. Kann es sein? Ich glaube echt, wir sind zu alt dafür, Alex. Und was der Rio sagt, mache ich sowieso nicht. Ich wollte doch eigentlich Fanfiction vorlesen. Welche Sounds im Hintergrund? Tut der irgendwelche Sachen hier wieder einspielen? Das macht doch normalerweise nur der Rio. Ja, Herr Wavifight. Ja. Ich glaube, der Wavifight hat einfach... Oder findet ihr das nicht langweilig? Ich finde das langweilig. Ich habe mir das irgendwie spannender vorgestellt. Skype-Geräusche. sind wir noch on? Sind wir noch on? Ja, sie sind anscheinend noch. Wir brauchen bessere Storys. Ich glaube einfach, wieso klinge ich denn wie in einer Kiste? Ihr verwirrt mich alle. Ich glaube, wir müssen nochmal das Ding öffnen. Wie werden wir? Und was mache ich in Kisten, hä? Herr Wavifight, es klingt, als hättest du mich unter die Decke gesteckt. Aber hat er gar nicht. Ach ja, so abgesprochen. Was machen wir jetzt? Weil wie falsch. Mach mal was. Ah, ich habe mein Headset angeschlossen. Was ist denn? Ich warte mal, ich bin gerade am Gegenhören. Was ist denn mit dem Sound? Er soll übel sein. Ja, ich brauche. Übel ist keine Beschreibung. Aber mach weiter so übel, weil dann kann nämlich, dann ist nämlich der Rio schnell weg. Oh, warte, ich fass mich an, ey. Das ist, was für eine gute Beschreibung. Geht nicht. Das ist eine sehr gute Fehlerbeschreibung. Damit der Sound ist kacke, das ist eine bessere Beschreibung. Ja. Die Alex sagt, es hört sich an, als wärst du, hättest du mich unter die Decke gesteckt. Musst du mal bitte gerade in das Mikrofon sprechen, der das Ding nicht immer vaginal einführen. Das macht so viel Spaß. Hallo Kind, schau mal hin. Hallo. Ich höre mich dumpf an, sagt der Lachso. Okay. Er hört sich an wie ein KBPS. Dann ist einfach die Verbindung zu dir schlecht, würde ich sagen. Und hauen wir die Jule einfach mal raus. Hallo? Ja, sag mal was, bis jetzt? Hallo? Ist jetzt besser? Ich weiß nicht, ich darf noch keine. Dann warte mal, du musst da auch mal 10 Sekunden warten. Die würden doch mal hier schneller tippen können. Schatzi, erstmal sind da 10 Sekunden Delay zwischen dem, was du sagst und dem, was die hören. Ja, das ist schlecht. Und dann müssen die vielleicht auch noch das Fenster zurück, weil sie gerade in dem Porno waren. Ja, also ist es nur im guten Ton, wenn man einfach mal. Immer noch kacke. Warte, ich höre es mir das an einfach. Mann. Ich kann man nur immer 10 Minuten alleine lassen, oder was? Du boykottierst hier vor der Sendung. Das ist bestimmt mit Rio abgesprochen, Digga. Nein, die darf nicht alleine auf Sendung. Was mache ich, wenn die mehr Zahlen hat? Du musst das boykottieren, ja. Weil... Ah, sag mal jetzt rum. So, jetzt warten wir einen Moment. Ich mache hier mal den Schall aus, den Hall. Und hau hier nochmal hier drauf und hier drauf. So, jetzt müsste aber gut sein. Hm? Ja, jetzt passt's, sagt der Chat. Ja, das liegt am scheiß Skype und unserem Connection-Drop, deshalb. Telefon. Bundeskriminalamt Frankfurt, schönen guten Abend. Ey, Arschloch. Du hast die Bullen nicht angerufen. Ja. Ja. Warte mal, ich reiche dich gerade mal weiter. Sag mal dem anderen Bescheid. So, Entschuldigung. Sag mal dem anderen Bescheid. Mit wem telefonierst du jetzt um die Uhrzeit auch noch? Das geht dich gar nichts an, Jule. Ich glaube, die Alex liebt dich. Ja, tut sie auch. Hast du dir die Liebe erkauft oder hast du sie dir verdient? Hab ich gefunden. Auf der Straße? Richtig. In Berlin? Auch. Wo denn noch? Jule, ich wollte eigentlich was essen, ja? Und dann hat ja, tschüss, hau doch ab. Nur ganz lustig, ganz kurz die Pornos gespielt. Ich wusste ja nicht, dass das direkt alles kaputt macht, was du hier... Außerdem die Geschichte war ja sowas von lahm. Weil interessiert mich, ey, dass die eine die Wäsche aufhängt oder was? Ja, die sollen ich auch. Die sollen sich die Klamotten vom Leib reißen und losschnackseln. Ja, ich fand es auch langweilig. Ist das ein bisschen, liegt das nah an deinem Sexualleben? Nein. Ich wasche meine Wäsche. Erzähl doch mal einen Schwank aus deinem Sexualleben. Ich wasche meine Wäsche nicht. Ah, deshalb riechst du so streng. Ach, mein Liesel, ich weiß doch auch nicht, was ich machen soll. Sag mal, was ich machen soll, Liesel, damit du nicht einschläfst. Aber ich stöhne nicht. Das mache ich noch nicht mal für den Vibe-Fight. Da hast du schon andere Sachen gehört. Wie, du hast noch nicht... Nee, stöhnen hast du mich noch nicht gehört. Nein! Noch gar nie! Oh, soll der Liesel ein... Oh, ich bin schüchtern. Ja, ich weiß. Du bist nicht alt am Beschweren. Wenn man dich alleine lässt, ist das nicht richtig. Wenn man sich mit dem Skype auseinandersetzt, ist das nicht richtig. Wenn du on air bist, ist das nicht richtig. Wenn dein Blog nicht geht, ist das nicht richtig. Wenn dein Blog geht, ist auch nicht richtig. Weil du bist dich nur am Beschweren. Wie kann man denn permanent, andauernd sich über alles? Ich meine, ja, ich mache das ja auch, aber es gibt auch Sachen, die sind auch schön. Zum Beispiel die Sonne. Die Sonne finde ich gut. Ja, so, pass auf. Ich habe mich noch nie über Sonne beschwert. Pass mal auf, ich muss jetzt mal zurück an die Porno-Hotline, ein bisschen mein Einkommen aufbessern, ja? Und ich höre dir zu und komme gleich nochmal nach dir gucken. Schaffst du es vielleicht noch ein paar Sekunden alleine hier? Nein. Jetzt hau ab. Geh. Ja, also der Liesel sollte dann sich nicht beschweren, wenn er nur Kopfhörer hat, aber kein Mikro. Was ist denn das? Wo ist denn dein Headset? Das ist doch bestimmt gelogen, du willst nur nicht mit mir streamen, Liesel. Auf jeden Fall habe ich mir ja eine Fanfiction mit Johnny Depp rausgesucht, mit dem Titel Die Geliebte. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich fand es irgendwie, der Anfang hat mir, den fand ich so lustig. Und der Verify soll den Porno leiser machen. Nee, der, ich glaube, der steht drauf, wenn die Leute dabei zuhören. Und ja, der WWF kann auf mein Mikro zugreifen, weil er ist ja in meinem PC. Es gibt keinen Porno, ihr seid wahrscheinlich alle zu jung fürs Porno. Genau, Fanfiction von Lady Lovett. Und die Personen sind real. Wie, du bist bereit? Der Liesel ist bereit. Ran mit dem Depp, sagt die Alex. Okay, ich lese jetzt erstmal, wenn der Vivi Fight wiederkommt, kann er den Liesel rufen. Auf jeden Fall, die Personen sind real, die Geschichte aber frei erfunden. Viel Spaß. Kapitel 1. Das Brennen seiner Lippen auf meiner Haut macht mich nach wie vor wahnsinnig vor Glück. Das wäre mal ein Erotikding, da kommt sofort zur Sache. Ihn zu fühlen ist die Erfüllung eines Traumes, aus dem man nie erwachen will. Langsam kommt er, mich immer noch küssend nach oben. Sein Blick trifft meine Augen und ich versinke darin. Die Finger umwickeln eine Strähne meines Haares. Er lächelt mich an. Ich setze mich ein Stück weit auf, ziehe ihn an mich, um erneut mit ihm zu verschmelzen. Er ist Sucht. Reine Sucht. Ich liebe dich. Wie oft wollte ich ihm das schon sagen? Zu oft, unzählige Male, hämmert der Satz in meinem Kopf. Aber ich weiß, ich darf ihn nicht aussprechen. Es wäre nicht richtig und ich denke, er will es auch nicht hören. Nicht von mir. Wieso denn klingt es wie ein Telefonbuch? Ich finde das so total literarisch, wenn ich das vorlese. Auf jeden Fall. Er will ja nicht hören, dass sie ihn liebt. Unsere Treffen geheimnisvoll. Er ist Schauspieler, berühmt und ich nur die Frau im Hintergrund. Oh Mann. Hotels sind meine Welt, seit ich ihn kenne. Zimmer, die fremd sind. Orte, wo ich selbst oft nicht weiß, bin ich nun in New York oder Los Angeles oder sonst wo. Es würde ohnehin keinen Unterschied machen. Hauptsache er ist bei mir, wenn auch meist nur für ein paar Stunden. Doch die genieße ich in vollen Zügen. Mir geht es nicht um Geld. Ich habe es nicht darauf abgesehen, keinesfalls. Fordere nie etwas. Wenn er mir ein Geschenk macht, klar, dann freue ich mich. Doch ich würde es nie als Voraussetzung sehen. Niemals, bin keine wie die, welche sich in der Öffentlichkeit brüsten, einen Reichen abgegriffen zu haben und damit prahlen. Was bedeutet... Er bringt mir was. Glück. Reines, pures Glück. Das ist doch mal nett, oder? Schlechter geworden ist der Ton, seit der Doxpara dabei ist. Ja, das ist wie Fußpilz, was du da vorliest. Ja, wobei unser Ton wieder schlechter ist. Das ist ja so, dass ich das nur vorlese, damit die Leute verschwinden. Meine liebe Liesel, du gehst jetzt sofort und holst deine schäbischen Kopfhörer. Hör mal zu, Alter. Also, jetzt mal so für dich. Die sind wie immer im Büro. Ich finde den Spruch so super. Und da fahre ich doch jetzt nicht hin. Ich habe ja gar kein Auto zurzeit. Pass mal auf. Skype muss ich die Scheiße über die Boxen anhören. Mach einen kleinen Tippel, ja? Was? Ich verstehe dich nur ganz schlecht. Ich auch. Was hab ich gesagt? Warte mal. Ich bin weg. Ja, aber ich habe doch Kopfhörer auf. Du kannst doch gar nicht das hören, was ich sage, weil ich das ja nicht mal selbst höre. Oder so. Ich bin da schon weg. Ihr seid jetzt weg? Ich kann mich noch nicht ganz losreißen, aber ich wollte noch einen Spruch zu der Quali, aber komm, ist egal. Nee, guck mal, ich habe hier Wohin denn? dieses Land-Homöopathen-DSL und kein Mikrofon, weil weißt ja, wie es ist. Ich kam aus dem schönen Mainz und hatte VDSL, 50 geile Mbit und was habe ich jetzt hier? LSDSL und bin suizidgefährdet. Das ist doch Scheißdreck. Also man, bist denn du wie kommt gerade? man denn auf die blöde Idee, eigentlich immer skypen zu wollen, aber dann ein Netzwerk zu haben? Ja, im Moment hast du, Idiot, mich gefragt, ob ich einskypen will. Ja! Nein. Hab ich gar Doch. nicht. Na, dann geh doch, warte mal, wir können. Nein, du hast dich ständig beschwert. So, da hat uns der Doxpara leider wieder verlassen. Komisch mit Skype, wie das immer so ist hier. Und jetzt geht die Quali Lass ihn einfach. wieder. Jetzt müssen wir erst eine halbe Stunde warten, ey, bis das Apple-Betriebssystem wieder an den Start kommt. Warum hört man dich ohne Mikro? Warum hört man dich ohne Mikro? Das ist so eine Hackergeschichte. Das ist so eine Hackergeschichte. Nein, Hacker. Er hat Hacker gesagt. Er hat Hacker gesagt. Er hat Hitler gesagt. Ja. Stalin. So, darf ich Was jetzt? fandest du denn an der Geschichte jetzt so schlecht? Ehrlich, ich habe dem Holgi zugehört und den fand ich auch ganz, ganz furchtbar schlecht. Und dann bin ich zu dir gekommen, dann hast du irgendwas vorgelesen. Das klang wie eine Anleitung von einer Brausetablette. War das vorhin bei dem Porno oder war das jetzt bei dem Fanfiction? Was war was, frage ich mich gerade. Als es um die Wäsche ging. Fuck, ich habe Haare im Mund. Warte mal kurz. Er hat Haare im Mund. Ich weiß nicht, wo Ja. er. Ich will nicht wissen, wo er mit seinem Mund überall war. Ja, ich habe langes Haar, das ist scheiße. Warte mal. Ich muss dringend zum Friseur. Also ich habe auch lange Haare, aber da verschwinden nicht so viele Haare im Mund. Ich habe einen großen Mund. Nee, gibt kein Hörspiel-Porn. Ich bin Hä? ja, ich bin alt und nee, das macht mein Herz nicht mit. Ich finde aber, weil wir feiern, wir sollten heute nicht alle rannehmen, die könnten die nächsten paar Tage einskypen. Dann tue ich mit allen einmal skypen. Sonst, genau, sonst ist hier so deine Liste so lang. Ja, und ich habe keine Sachen zu erzählen und mache hier lauter Mist. Nee, das ist ja sowieso Dreck, dass der Rio dich immer irgendwie so zuerst disst und dann alleine lisst. Verstehst du? Ja. Wortspiel. Ja. List, list. Das sind die besten Wortspiele, sind, die man erklären muss, gell? Für Profis. Ja, der ist immer weg, irgendwie. Ich weiß nicht, wohnt der jetzt irgendwie im Pott oder in Berlin? Oder Nicht im beides? Pott, glaube ich. Ich weiß es ja auch nicht. Ich kenne ihn ja Seltsam. gar nicht. Ja, wer kennt den schon? Der kennt sich nicht mal selbst. Ja. So, haben wir noch Themen? Ja, also du fandest nicht mein Vorlesen schlecht, du fandest den Inhalt schlecht. Oder auch mein Vorlesen. Ach, ich weiß nicht, beides? Ich fand schon toll Nee, vorgelesen. hast du, ehrlich, also ich meine, ich hab ja selbst keine Kinder, aber wenn ich Kinder hätte, dürftest du denen fast eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Aber nicht den Porno, oder? Es kommt drauf an, wie alt die dann sind. Echt? Ja, Logo, wenn die so 6 oder 7 sind, ich meine, dann wissen die gefühlt ja sowieso schon alles, was geht, dank Schule. Und dann kannst du auch nachsetzen. Warum hast du denn keine Kinder? Aktuell? Ja, weißt ja, Business und so Kram. Nee, war bis jetzt irgendwie noch komplett unter meinem Radar, obwohl ich schon über 30 bin. Aber ich habe halt jetzt auch erst so gefühlt die Frau am Start, bei der ich sagen würde, ich denke darüber wirklich sehr, sehr gut nach, dass ich das mal machen will. Also wenn du so vögelst, wie du skypst, ja, dann wird das nie was. Ich dachte eher so an künstliche Besamung. Der Laxo hat übrigens die Geschichte weitergelesen. Der kennt sich aus, wo die heißen Stellen bei dem Porno kommen. Was hast du denn da vorgelesen? Hast du das irgendwie so Das war, zusammengegoogelt? na ja, es gibt eine Seite, die heißt literotica.com. Gottes Willen. Und da kannst Und wenn man auf die Top-Seiten geht, um den meistgelesenen, kommt man erstmal zu den ganzen Inzest-Sachen. Da dachte ich so, nee, auf Inzest-Sachen habe ich jetzt so keine Lust. Okay. Du musst dann erstmal suchen, bis ich jetzt hier eine aus den erotischen Verbindungen gekriegt habe. Also als ersten Link kriege ich, wenn ich Literotika bei Google eingebe, Devot BDSM. Yes. Ja. Achtung, das Imperium aus Sex. Nichts festgelegt. Literotika.com. Ja, das kam aus dem Chat. Der Laxo oder wer auch immer das war, die haben das schon öfters, glaube ich, gelesen. Die sind da Stammgäste. Aber ich habe ja von der Webseite bisher noch nie was gehört. Kann da irgendwie jeder Dödel seine Fantasien da so... Ja. So geil. Ja, und dann habe ich, hab ich vorgelesen von fanfiction.de über eine Johnny Depp und so. Und die bist du Johnny Depp-Fan? Nein, und aber alle Frauen stehen auf Johnny Depp. Die finden ihn alle geil. Ich finde ihn auch toll, aber ich habe jetzt nur bei Fanfiction geguckt, weil ich weiß, dass andere ihn noch toller finden und bestimmt dann so ein blödes Fanfiction-Dingsbum schreiben. Könnte mal der Chat weiterhin ein bisschen rumprollen? Das war vorhin ein bisschen lebendiger. Aufwachen, hallo. Guck, die hören jetzt nach dir. Seitdem du da bist, hören die jetzt alle Holgi. Ach, scheiße. Fuck. Ja, vertrieben. Ja. Nee, irgendwie gehen die alle... So, super, ja? Geil. Ich habe da eben mal reingesappt in den Podcast oder in den Livecast von ihm oder in den Livestream, whatever. Und da, ja, hallo Philipp aus Mainz, was ist dein Sinnspruch? Hat er da irgendwas zusammengeeiert, aber der sagte das dann so, ja, Morgenstund hat Gold im Mund. Und so redet der dann auch die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was der so drin hatte, aber ich will's auch. Oder so. Aha. Ja, der hat ja manchmal ganz komische Leute. Ich glaube, da kann man mal richtig rumtrollen, wenn man das möchte. Sollte man natürlich nicht machen. Das Ding ist, ich dachte ja, er würde irgendwann mal über Gauk machen. Oder er hatte vor, über Gauk zu machen. Und ich wollte mit dem über Gauk reden, da hätte ich auch angerufen. Aber das hat die Late-Line-Redaktion nicht genehmigt. Naja, das wäre ist so, zu abstrakt für die Zielgruppe. Das ist so politische Themen und besonders, ich meine, sorry, da kann man sich ja beliebig fetzen bei der Person grundsätzlich. Und nee, das muss man, da muss der Zensor, der Zensor direkt von der Toilette wiederkommen und nicht pinkeln gehen. Da muss man irgendwie einschreiten. Der Laxo sagt gerade, da rufen halt öfters komische Leute an, zum Beispiel die Julp 83. Stimmt, ich habe da auch schon mal angerufen. Ja, hat man dich da gehört? Gibt es dich auf Band? Ja, mich gab es auf Band. Ich glaube, den Podcast gibt es nicht mehr. Die machen den ja immer nach einer Woche raus oder so. Ja, das nennt sich Depublizieren, diese Scheiße. Ja, und das. Ich war in der Sendung, was würdest du retten bei einem Feuer? Und? Mein Laptop, weil da meine Magisterarbeit drauf ist. Ach, du hast sie nicht auf dem USB-Stick, du hast sie nicht nur auf dem Laptop. Mach, hey, jetzt hier, jetzt mal ohne Scheiß, komm, mach nicht nein, diesen Fehler. Nein, das ist aber Fehler. Die Frage, die mich Holgi auch gestellt hat. Wie, du hast die Magisterarbeit nur auf dem Laptop? Und nein, ich habe die auf meinem Laptop, ich habe die auf einem USB-Stick und ich habe die auf dem Uni-Server und eine alte Version bei Google Docs. Das, okay, das sollte reichen. Da bist du, glaube ich, gegen sämtliche Weltuntergänge abgesichert. Ja, aber ich glaube, das gibt's immer noch. Nee, aber beim Late Line war ich nicht. Ich war beim Blue Moon, also vor 11. Weil er hatte geblockt, dass die Sendung am Arsch gerade ist oder so, dass die Sendung gerade irgendwie kaputt geht, weil halt keiner angerufen hat. Dann habe ich halt angerufen. Ja, das ist super ätzend, wenn du da irgendwie jemanden zum Quatschen brauchst und das ruft keine Sau an. Ja, kommt halt auf die Themen drauf an. Ja, ich meine, du kannst ja auch nicht beliebig irgendwelche Scheiße aus dem, wie heißt das, leiern. Komm, hilf mir, aus dem Dings leiern. Ja, stimmt. Du machst doch so sprachlos. Erzähl mal was Schlaues. Wie, ich rede nie schlaue Sachen. Ja, sonst würde ich ja doch keinen Podcast machen. Also da braucht schon so ein Grund Level von Niveaulosigkeit. Aus dem Arsch leiern, aus der Nase ziehen, das habe ich gemeint. Wie kam ich denn auf Arsch? Nee, ist auch egal. Ach. Ach so, die Halle hier, das ist mir auch immer super peinlich. Dieser Raum ist halt einfach sauhoch. Und ja, es ist halt so 5 Meter Decke, ist halt Kacke. Ich müsste mir hier so Styropor drum rumbauen, glaube ich. Hallo? Ja, ich bin Hallo? noch da. Nee, nee, nee, nee, nee. So, hallo, Ach, hallo, ich höre mich. bist du Nee, ich wieder habe in der mich eben. Küche? Ach, Schmarrn, ich bin hier oben in, keine Ahnung, so hier oben halt, nicht unten. Es Okay. ist cool, wenn man oben und unten einfach sagt und kein Schwanz weiß, was man meint. Ja. Bist du rechts oder links? Ich überlege Und gerade. oben rechts oder unten links? Also, jetzt bin ich überfordert. Jetzt muss ich wirklich drüber nachdenken. Kennst du das, wenn du manchmal Messer und Gabel in die Hand nimmst und es vertauscht und du gar nicht weißt, wie sich es richtig anfühlt? Kennst du das auch? Ja, manchmal. Also ja, ab und an mal, aber nicht oft. Wie hört sich an wie im Schwimmbad? Da hast du aber einen guten Punkt gebracht. Ich könnte hier mein Schwimmbad reinbauen. In was für einem Haus wohnst denn du? Oder Nein. Wohnung oder so? Nee, die Wohnung, das ist eigentlich geil. Das war eine Wohnung, die haben wir uns irgendwie ausgesucht. Die bestand ursprünglich aus 2 Räumen und hat 150 Quadratmeter. Und ja, jetzt hat irgendwie der Vermieter, bevor wir eingezogen sind, nochmal eine Wand reingezogen. Aber es ist halt auch, also die Wohnung ist oben quasi so 2 Etage, jetzt habe ich's. Und ja, ist halt unten unterm Dachgiebel und der Raum ist halt 5 Meter hoch, also so bis zum Dachgiebel hoch. Und deswegen halt das hier halt auch wie Drecksau. Aha. Und vor allen Dingen ohne Mikrofon, weißt du ja, wie es ist. Ja. Aber du hast Am jetzt ein Laptop hast du. Mikrofon, oder? Du hast jetzt ein Mikrofon. Ja, ich habe Headset. Ja, du hörst dich auch richtig gut an plötzlich. Wieso denn plötzlich? Ja, vorher hast du auch geklungen, als ob du unter der Dusche podcasten Nein, das ist würdest. Annika. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nicht immer alles auf andere schieben. Annika ist die ohne Mikro. Nee, wobei, jetzt hat sie sich eins bestellt. Auch. Nee, Auch. ich habe mir ja keins bestellt. Meins liegt ja immer im Büro. Nein, also Annika war immer die ohne Mikro und die hat sich so angehört wie du gerade, so ein bisschen. Aber ich habe immer schon ein Headset und ein Mikro. Aber ich bin doch eine Frau. Ja, da hörst du dich aber. Solltest du mal mehr, weniger Hormone nehmen. Scheiß Ja. Steroide. Ja, solltest du mal damit aufhören. Ist auch Nein, das war gesundheitlich nicht. nicht sehr gut. Achtung, Laxo, das waren nicht 2 Zimmer 115 Quadratmeter, sondern 2 Zimmer 150 Quadratmeter. Tja, darauf muss man jetzt auf die 35 Quadratmeter muss man jetzt aber auch achten. Nee, eigentlich nicht. Also, als wir hier in die Bude eingezogen sind und die Streicherei, ich habe mir 2 Wochen Urlaub nehmen müssen, war danach einfach nur komplett am Arsch. Und die Bude halb fertig. Großartiges Tennis. Die Alex sagt übrigens, man kann sich das mit dem Gabel und mit der Gabel und dem Messer so merken, dass die Gabel hinten ein L hat für links und das Messer ein R hat für rechts. Okay, Messer. Dafür muss man halt wissen, wo rechts und links ist, und Frauen können das ja auch nicht. Habe ich mal gehört. Ist auch so. Bei meiner ersten Fahrschulprüfung bin ich echt nach links gefahren, wo ich nach rechts sollte. Ja, was kam bei rum? Nö, durchgefallen. Na, nicht deswegen. Ah, er hat dich noch mal weitermachen lassen. Ja, ich bin dann. Oh Mann, das ist peinlich. Nee, ich war irgendwie. Also, ich sollte auf so einem kurzen Landweg sollte ich einen Traktor überholen, wusste aber, dass wenn ich dass ich den Traktor relativ schnell überholen muss, sonst kommt da nämlich so eine Insel vor dem Dorf, wo man dann sich einfädeln muss, ansonsten fährt man da in die Gegenrichtung. Und wollte aber den Traktor nicht wieder überholen. Und dann hat er mich dazu genötigt, dass ich es doch mache. Und ich habe mich total unwohl damit gefühlt und dachte dann schon, weil ich mich so angestellt habe, dass es eigentlich gegessen wäre. Und dann war ich total immer am Nachdenken und eigentlich hätte ich ihm am liebsten gesagt, du Arsch, ich fahre hier Auto. Ich entscheide auch, ob ich den Traktor überhole. Aber das will man ja mit 18 auch nicht seinem Fahrlehrer oder seinem Prüfer sagen. Und dann war ich irgendwie total geistesabwesend und dann habe ich den Abstand zwischen der Beifahrerseite und dem parkenden Auto nicht ganz gesehen. Und da musste dann Mein Fahrlehrer mir ins Lenkrad greifen, sonst wären wir dagegen gefahren. Ja, das ist natürlich Dreck. Ja, das Ding ist aber, die zweite theoretische habe ich eigentlich auch nur geschenkt gekriegt. aber seitdem habe ich eigentlich nur zwei Unfälle gemacht und dabei war ich nicht schuld. Okay, also was soll ich jetzt dazu sagen? Ich habe meinen Führer beim ersten Mal gewonnen, den Schein halt. und habe bis jetzt noch kein Dings, wie heißt das, Unfall gehabt. Doch einen einzigen, aber da war ich nicht dran schuld. Da war ich nicht mal im Auto drin. Ich hatte das am Hang geparkt, bin ausgestiegen und habe dann irgendwie gemerkt, dass die Handbremse nicht so tut, wie sie hätte tun sollen. Hatte auch keinen Gang drin und das Ding rollte dann halt irgendwie den Berg runter. War ziemlich doof. Ja, das ist ziemlich doof. Ja, das war auch teuer. War nicht gut. Und ich war da, glaube ich, wie alt war ich denn da? War ich 19 oder so? Und hatte halt echt keine Kohle und das kostete richtig Asche. War nicht cool. Natürlich, Laxo, ist das schon echt heftig, wenn der Fahrlehrer mir ins Lenkrad greifen musste. Deshalb bin ich ja auch durchgefahren. Ja, aber normalerweise ist das so, wurde mir zumindest mal heute gesagt, dass wenn ein Prüfer oder sowas, wenn du da halt mal einen Schnitzer machst, dann bricht er das in der Regel direkt ab und lässt dich nicht erst nochmal nach Hause fahren und sagt dann so, Edge, hast versagt, geh weg. Nee, also da hat er mir dann gesagt, als der Fahrlehrer mir reingreifen musste, das war's. Weil, und ich dachte wahrscheinlich, ich wäre schon viel früher, weil das einfach war dumm. Ich hätte einfach sagen müssen, nö, ich überhole den nicht, weil da und da kommt das, ich kannte ja die Strecke. Mhm. Und hab's halt einfach nicht gemacht. Und öfter mal ein bisschen Eier haben, würde ich sagen. Ja, und damals hatte ich sie noch nicht. Heute würde ich dem auch einen Stinkefinger zeigen. Auf jeden Fall. Und beim zweiten Mal stand ich an so einer T-Kreuzung und da war halt reger Verkehr auf der Vorfahrtsstraße und ich musste warten und es war alles okay. Und da fuhr dann von hinten einer an uns drei wartenden Autos vorbei über den Bürgersteig oder so und hat dann gehupt und sich aufgeführt und wie auch immer, weil er dann dachte, ich würde ja nur nicht fahren, weil ja, reger Verkehr. Hat er halt aufgemuckt und wie auch immer. Die haben sich, also mein Fahrlehrer und der Prüfer haben sich dann auch die Nummern aufgeschrieben. Die wollten den dann irgendwie anzeigen oder so. Und dann habe ich einem aus Versehen die Vorfahrt genommen. Und weil ich aber wusste, wo ich ihm die Vorfahrt genommen habe, haben sie mich bestehen lassen. Moment, die haben dich doch nicht danach gefragt, so hier haben sie es eigentlich gerade richtig hart versaut. Wo waren das, wo sie es versaut haben? Erinnern Sie sich? Nein, die haben mich fahren lassen, die haben mich auch, also alles mögliche Sachen. Und als wir dann auf dem Parkplatz standen, wo, also nach der Fahrstunde, wo wir dann auf dem Parkplatz standen, haben sie mich gefragt, hat der Prüfer gesagt, ja, eigentlich müsste ich sie durchfallen lassen. Und dann meine ich so, ja, weil ich dem einen die Vorfahrt genommen habe, da und da. Dann meint er so, der mich an und meinte so, okay, ich gebe ihnen den Führerschein, weil sie wussten, wo sie den Fehler gemacht haben. Und wie gesagt, seitdem habe ich habe zwei Unfälle. Also ich war in zwei Unfällen verwickelt danach und ich fahre ja jetzt auch schon 10 Jahre. Da bin ich einmal, war ich mit einer Freundin unterwegs und vor mir das Auto stoppte total abrupt und ich kam gerade noch so hinter ihm zu stehen. Aber der hinter mir mit gerade 18 geworden, mit 5 Freunden im Auto, in der Nähe von der Disco, hatte nicht gemerkt, dass wir da eine scharfe Bremsung machen und fuhr auf mich drauf und fuhr mich auf den anderen drauf. Quasi so ein Sandwich. Genau. Und dann kam aber raus, dass der erste ja schon Alkohol getrunken hatte, aber als die Polizei kam, dann der arme 18-Jährige für alles schuldig gemacht wurde. Ja, und beim zweiten Mal, das war alles zahlen. Ja, und da hat auch die Polizei gesagt, ja, müssten sie ihm jetzt den Führerschein abnehmen, aber sie verwarnen ihn nur oder so. Und dann, ja, war das so eine Abfahrt zur Autobahn und vor mir stand einer und der stoppte, weil da ein Auto kam, was Vorfahrt hatte, um auf die Autobahn zu fahren, fuhr dann aber, weil er anscheinend, hatten wir Vorfahrt? Nee, wir hatten sogar, hatten wir Vorfahrt oder hatten die Vorfahrt? Ich glaube, wir hatten sogar Vorfahrt. Und dann hat er gestoppt und hat damit den anderen signalisiert, dass er fahren kann. Der wartete aber auf ihn und dann stoppte der wieder. Und beim zweiten Mal stoppen hatte ich das nicht mehr mitbekommen, weil ich dachte, jetzt fährt der, er hat sich ja entschieden. Und dann bin ich ihm draufgefahren. War aber auch teilschuld. So, ich bin wieder da. Ich habe mir einen Kaffee geholt. Ja, ich habe jetzt alleine die Geschichte erzählt. Worum ging's? Über meine Unfälle. Jetzt hast du halt die tollen Geschichten vergessen und wenn nicht mitbekommen. Jetzt, ich wiederhole die jetzt nicht mehr. War gut? Nee. Ging um Unfälle, oder? Ich glaube, es war total oder? Langweilig. Ja, meine zwei. Wie lange warst du denn weg? 2-3 Minuten wurde ich vermisst. Nee, ich habe das nicht gemerkt. Siehste. So, und du hattest du Unfälle schon? Ach nee, wie gesagt, echt, also doch eigentlich schon. Ich habe die Karre hingestellt, die ist dann irgendjemandem raufgefahren, aber da habe ich halt nicht drin gesessen. Ja, und das andere Mal war ich halt in einem verwickelt, da war ich aber Beifahrer und danach quasi fast tot. Das war eher uncool, habe ich auch relativ lange im Krankenhaus gelegen, aber das waren eigentlich so meine Autounfälle bisher. Hat sich in Grenzen gehalten. Also nichts irgendwie selbst gemacht. Also ich am Steuer und anderen reingebüßt, sondern naja, entweder nicht am Steuer oder von anderen fast umgebracht worden. Autofahren, yeah, ole. Nee, ich hatte auch relativ lange kein Auto, weil ich finde, in der Stadt, wo ich gewohnt habe, brauchte ich jetzt wirklich keins. Und irgendwann nur fürs Auto zu malochen, weil kostet halt auch irgendwie Geld, wenn man es nicht gesponsert kriegt von irgendwelchen anderen Leuten. Das war mir dann auch irgendwie zu doof. Also, ja. Ich bewundere immer Leute, also jetzt gerade irgendwie Leute, die jetzt noch studieren oder anfangen zu studieren, die mit 20 dann sich eine Karre leisten. Also jetzt mal, ich frage mich dann immer, sind die sponsert bei Mami und Daddy oder wie läuft das? Das würde mich echt interessieren, weil ein Auto kostet halt richtig Asche. Und wenn ich momentan so auf die Benzinpreise gucke, denke ich mir so, yo, alter Vater. Geht ab. Im Grunde müssen die gesponsert werden. Weil selbst wenn die Autos ja versichert sind bei den Eltern und weniger Prozente haben, kostet es trotzdem noch. Ja, es kostet halt Versicherungen, kostet der Sprit ist es halt jetzt. Hast du eigentlich auch irgendwie das Gefühl, dass so seit 2-3 Monaten so der Benzinpreis mal ordentlich wieder so plupp, einmal so puff? Da war heute was auf ZDF, wo Aral zugegeben hat oder wo herausgekommen ist, dass Aral schon immer, also jetzt in der letzten Zeit, 4 Cent teurer ist als der normale Preis. Aber was ist denn der Preis? Was ist denn der Preis? Naja, 4 Cent weniger. Ja, das ist ja super. Also nee, die würden halt drauf schlagen. Sagen die schon. Also das kam raus. Also ich habe auch das Gefühl. Ich fasse das mal anders zusammen. Man hat irgendwie investigativ recherchiert, dass es eine Oligopolbildung gibt im Benzinbereich und es könnte da sogar Preisabsprachen geben, oder? Jetzt erklär mal den Leuten, die uns zuhören, was ein Oligar-Dingsbums ist. Also, kennt ihr Monopole? Das ist es nicht. Super, was ist ein Monopol? Ja, du kannst hier nicht einfach so klugscheißerisch mit irgendwelchen Fremdwörtern rumschlagen. Entschuldigung. Du musst dich schon erklären können. Ich musste mal husten. Ja, ich podcaste seit ein paar Tagen mit einem kranken Rio. Ach so, genau, hier, Laxo sagt zu Recht, Captain Obvious sagt Hallo. Genau wie heute Morgen Captain Obvious gesagt hat, ey, hört mal zu, da gibt's sau viele Leute, die haben einen 400-Euro-Job. Und bei denen sieht das dann im Alter, wenn die Rente bekommen, da sieht das total scheiße aus. Das hat der Captain Obvious heute Morgen gesagt. Da dachte ich mir so... Der Captain Obvious. Ja, der kam da so vorbei und hat dann so gesagt, so, boah, hör mal zu, wenn es draußen regnet, ist es nass. Hat er gesagt. Wahnsinn. Also jetzt mal ohne Scheiß, fühlst du dich eigentlich auch? Also ich fühle mich eigentlich fast nur noch verarscht, wenn ich Nachrichten lese, gucke oder höre. Muss ich gestehen, kriegt auch immer Magengeschwür und bin dann auch, hab dann schlechte Laune und beschimpfe meine Freunde. Nee, aber furchtbar. Ja, Wichser. Ich gucke eigentlich keine Nachrichten. Und bin trotzdem, glaube ich, einigermaßen informiert. Also ich kann mir die auch nicht mehr angucken. Nee, also ich habe ja hier, also wie ich immer so schön sage, ich habe einen Fernseher, aber ich habe kein Fernsehen. Ich habe es noch nie besessen. Ich bin ohne Fernsehen aufgewachsen. Also ich gucke auch keine Nachrichten im Fernsehen, aber irgendwie flimmert ja dann doch was, entweder durch Twitter oder über YouTube oder so ein paar Fetzen. Und da sind halt Sachen dabei, wo du dir einfach denkst, Sind die Infos für hirntote Zombies gemacht? Oder fällt ihnen jetzt mal wirklich nichts mehr Besseres ein? Oder glauben die tatsächlich, dass ihre Bürger komplett plemplem sind? Ich fühle mich da regelmäßig einfach nur noch verarscht. Also ich glaube, die denken, die Leute sind plemplem. Und die können den jeden Scheiß verkaufen. Und ich gehe sogar so weit, dass ich glaube, der Mehrheit können sie es auch. Ja, das ist halt echt, das ist halt richtig, richtig traurig, muss ich gestehen. Das finde ich ein bisschen hart. Also ich ehrlich gesagt will ich mich gar nicht diesem Gedanken richtig hingeben, dass meine mich umgebende Menschenmasse blöd ist. Weil dann hat man halt ein grundsätzliches Problem, wenn dem so wäre. Ich mag das noch nicht so einsehen. Es gab hier jetzt die Studie von der Siemens irgendwie so über die Jugend, die Schiss hat vor der Zukunft und dass die mit der Familie, wo dann sie sich nicht, sie sind sich nicht sicher, ob sie sich eine Familie leisten können und bla bla bla. Mhm. Und da gab es heute einen Bericht auf ZDF darüber, dass diese Jugendlichen halt auch der Meinung sind, ja, die Hartz-IV-Empfänger kriegen ja alles in den Arsch geschoben ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber kriminelle Ausländer, bla bla bla. Und da ging es um dieses Klischee-Denken. Und dann meinte doch echt der, ich glaube, einer der Initiatoren von dieser Studie meinte, dass die Medien doch dagegen arbeiten müssten, um diese Klischees aufzubrechen. Aber im Grunde sind genau die Medien die Leute, die diese Klischees besetzen. Also es wird systematisch, ob es von der Politik ist oder es wurde auch die Politik dann in die Verantwortung gezogen. Und es ist systematisch die Politik und die Medien, die erklären, dass alle Hartz-IV-Empfänger ja die totalen Schmarotzer sind, die selbst schuld sind, dass sie Hartz-IV kriegen. Die spielen jedes Mal die Arbeit, die arbeitende Bevölkerung gegen die arbeitslose Bevölkerung aus, machen diese Klischees von wegen Ausländer sind ja schön, aber wir wollen keine kriminellen Ausländer und bla. Und das sind genau die Leute, die das machen. Und dann wollen sie auch noch von denen, dass die das anders machen. Also dass die dagegen, also, oder sind überrascht, dass dann die Jugendlichen sich so verhalten. So, wir machen jetzt mal so die Klugscheißer-Frage. Lieber Chat, wie heißt so ein System? Was macht die Politik da? 3, 2, 1, teile und herrsche. Mäh. Ja. Nee, das ist klassisches Teile und Herrsche. Wenn du halt irgendwie die Masse nicht mehr vernünftig kontrollieren kannst, dann fängt es genauso an, wie es momentan passiert. Du fängst wirklich an, Gesellschaftsschichten gegeneinander auszuspielen und auch vor allen Dingen gegeneinander medial aufzuhetzen. Also da gab es ja eine ganze Zeit lang die Kampagne. Ich war ehrlich gesagt, ich muss gestehen, ich lese die Bild-Zeitung dann doch eher selten und versuche sie auch nicht im Supermarkt irgendwie so im Sichtfeld zu haben. Wie sieht's denn da so aktuell mit der Hetze gegen die Hartz-IV-Menschen aus, die Hartz-IV beziehen, also Arbeitslosengeld 2? Wie ist denn das? Ist das jetzt, haben die momentan eine andere Sau, die durchs Dorf getrieben wird? Oder was ist da momentan so en vogue? Keine Ahnung, ich lese die Bild nicht. Ja. Also Bild ist ab, ich bin ja auch wirklich... Ich bin zwar nicht kommunistisch veranlagt, wie mir alle das unterstellen wollen, aber als linke Socke ist Springer totales Feindbild. Ja, das kann ich verstehen. Aber da ist ja, ich sag mal so, die ganzen, gefühlt geben sich die Medien da aktuell ja auch nicht so wirklich viel, muss ich gestehen. Ja. Weil, also auf einer relativ großen Schicht unserer Gesellschaft wird halt einfach rumgetreten und getrampelt, weil die haben in dem Sinn ja auch kein Sprachrohr. Das ist ja komplett asymmetrisch, die Kommunikation an der Stelle. Weil die werden halt im Grund und Boden geschrieben, da holt man sich dann irgendeinen Typen, den drückt man einen Taui in die Hand, dann sagt man dem, ey, stammel mal irgendwas total Blödes in die Kamera und sagt, du beziehst Hartz IV. Und dann hat man schon wieder irgendein Feindbild, das ist dann bestätigt und alles ist gut. Alle sind zufrieden. Die Leute, die gerade so von ihrer Arbeit leben können, sind wieder glücklich, weil ich habe ja Arbeit. Und alle anderen fühlen sich bestätigt. Ja, wann kommt eigentlich die Revolution? Die wird in Deutschland nicht kommen. Ja, das glaube ich halt leider auch nicht. Eine interessante Geschichte ist, warum ich da momentan so ein bisschen drauf abfahre. Meine Freundin... hat vor kurzem ihren Job verloren. Also verloren bedeutet, die bekam in der Probezeit gekündigt. Es waren eher weniger Skillgründe als Gründe der persönlichen Kommunikation, die nicht geklappt hat. So what? Und da steht jetzt so die Frage der Selbstständigkeit irgendwie an, weil sie ist ein schlauer Mensch und sagt so, okay, das wollte ich schon immer mal machen, es hat nie geklappt, jetzt ist irgendwie der finanzielle Background da, gucken wir mal. Und ich war mit ihr mal so auf ein paar Ämtern gewesen und habe dann mal mit ein paar Sachbearbeitern gesprochen, unter anderem Stichwort Arbeitsamt. Mal davon abgesehen, dass der Typ super nett und wirklich kompetent war, habe ich, nachdem ich mir so nach dem Gespräch mit ihm ein paar Gedanken gemacht und mal so ein paar Paragraphen durchgelesen, und ich komme echt zu dem Schluss, dieses System hier ist sowas von Fakt, und zwar auf so vielen Ebenen, dass man gar nicht beschreiben kann, wie Fakt das momentan ist. Das ist der Hammer. Also da fehlen mir echt die Worte. Also auch so Stichworte Hartz IV. Jeder, der über einen Hartz-IVer lästert, sollte sich mal so einen Vertrag angucken, den ein Hartz-IVer unterschreiben muss. Ein sogenannter Eingliederungsvertrag. Das kann ich echt jedem mal empfehlen. Ich habe das letzte Woche zum ersten Mal gemacht und ich fand das erschreckend. Also nicht, dass ich vorher gesagt habe, boah, was sind das für Schmarotzer, sondern was da drin steht, ist im Prinzip, das ist ein Vertragswerk zur Leibeigenschaft so ein bisschen. Und das finde ich echt bedenklich. Das ist richtig hart. Und wir haben das zugelassen. Also wir, du, ich, jeder andere, der Rot-Grün gewählt hat damals. Ja. Ja, ich finde aber noch die schlimmer, die immer noch wählen. Weil die lassen sich, und das ist momentan echt in den Nachrichten und wenn man die Parteiinfos liest, zu sehen, die SPD und die Grünen denken ja wirklich, die deutsche Bevölkerung ist so scheiße und so dumm, dass die ja gar nicht mehr sich daran erinnern können, wer das alles eingeführt hat. Wenn ich mir da manche Reden vom Gabriel anhöre, der dann da was erzählt von, wir müssen die Leiharbeit eindämmen und wie auch immer, das sind die, die es eingeführt haben. Und die denken echt, wir würden uns nicht mehr daran erinnern. Das ist wirklich eine Frage, die ich mir sehr oft gestellt habe. Denken die das wirklich, dass der Mensch so eine gedankliche Halbwertszeit von einer Stunde hat? Oder raff ich nicht? Ist krass. Also auch das wieder regelmäßig, wenn ich einen Politiker reden höre, sei es jetzt hier irgendwelche Leute, die unterm Sonnenschirm stehen und dir was vom Pferd erzählen oder im Fernsehen oder in irgendeinem Video auf YouTube, ich komme mir da einfach so ein bisschen verarscht vor und ich mag das nicht. Also ich mag das Gefühl nicht, wenn ich das Gefühl habe, Leute verarschen mich. Da fühle ich mich immer angegriffen und werde dann pissig. Ja, und das kannst du momentan in der Politik und in den Medien haben. So, eine Partei für alle, Politik, Zeit online. Was müssen wir tun? Keine Ahnung, ich glaube den Link. Okay, was raten wir den Hörerinnen und Hörer? Was sollen sie wählen? Ja. Die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands. Naja, ich bin ja bekennende Linkswählerin. Ja, darf man sagen. Und ich habe die nicht gewählt, weil ich den Kommunismus will und die DDR zurück und eine Mauer und eine SED und den Sozialismus und sowas halt. Ich habe die gewählt, weil das die einzige Partei für mich ist, die in Frage kommt. Die sind gegen die Hartz-IV-Gesetze. Sie setzen sich für all die Sachen ein, die ich gut finde. Sie waren von Anfang an gegen die Studiengebühren und. Und das ist für mich die Partei, deshalb wähle ich die. Ich könnte jetzt zwar natürlich auch irgendwann die Piraten wählen. Ja, hier, Laxo fragt das schon, die Piraten. Ja, ich wusste, dass die Frage kommt. Weil die Piraten, das habe ich ja jetzt bei Saarland gesehen gehabt, die haben sich nur in ganz wenigen Punkten von den Linken unterschieden. Aber die sind mir noch zu jung. Und die sind mir noch zu sehr undefiniert. Das heißt, das ist momentan noch so ein Sammelbecken von allem Möglichen und sei es mal irgendwelchen ehemaligen NPD-Abgeordneten oder da werden jetzt auch noch ein paar FDP-Abgeordnete sich versuchen, also die müssen ja auch momentan jeden nehmen, um dann zum Beispiel mal irgendwelche Listenplätze zu besetzen. Und das ist mir alles noch zu ungewiss. Und dann nehme ich lieber eine Linke, wo ich weiß, okay, ich finde nicht schlecht, was die in der letzten Zeit gemacht haben. Die haben bei großen Bundestagswahlen eigentlich immer das entschieden, was ich auch hätte entschieden. Nur bringt es halt nichts, weil sie nicht die Zahlen haben. Also ohne die Prozente können sie ja auch nichts erreichen. Aber okay. Die Piraten müssen da noch arbeiten. Meiner Meinung nach. Das Punkt oder das Unterstrichpunkt hat die PDV, die Partei der Vernunft, ins Spiel gebracht. Das ist eigentlich auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Hast du dich mal mit denen befasst? Nee. Das ist so die, die Verschwörungstheoretiker. Nee, es gibt einen Typen, der hat mal bei Focus Money Börsennachrichten etc. geschrieben. Das ist der Oliver Janich. Und Ja, sehr. Ich weiß es nicht. Also ich halte ihn für einen wirklich intelligenten Menschen, aber ein paar Aspekte der Partei der Vernunft sind halt sehr, sehr krass. Und also ich habe ja auch, ich habe auch sein Buch hier, das er geschrieben hat, das Kapitalismus-Komplott, und gelesen. Und ich finde grundsätzlich die Gedanken echt interessant. Und zwar ist eigentlich so das, was die Partei der Vernunft zum Ziel hat, sich selbst abzuschaffen. Also ich stimme grundsätzlich ihm und der Partei so ein paar Punkten zu. Und zwar, dass die Probleme, die wir haben, nicht irgendwie Probleme sind, die das System bringt oder so das Wirtschaftssystem, sondern es sind Probleme, die nur deswegen existieren, weil es diesen Staat in der aktuellen Form gibt. Und zwar, dass wir quasi so einen Allvaterstaat haben, der dich nicht mal aufs Klo gehen lässt, ohne dass er in irgendeiner Form etwas reguliert, zensiert oder sonst irgendwas macht. Und jeder Eingriff so in das freie Handeln eines Menschen bedingt natürlich dann im Zweifelsfall wieder ein Problem, das dann wieder durch einen staatlichen Eingriff versucht wird zu lösen. Das ist so die Kernthese. Und die sagen ganz klar, sie möchten wieder hin zu kleineren Gruppen, also sprich regionaler Selbstverwaltung, weil das einfach funktioniert. Das Staatswesen, wie wir es heute kennen, hat einfach weltweit noch nie funktioniert. Es ist immer irgendwann in einem Blutbad kaputt gegangen. Schon immer. Also kann man daraus oder sollte man daraus irgendwann folgern, dass der Mensch scheinbar dann doch lieber auf Freiheit als auf staatliche Bevormundung steht. Weißt du, und wenn du dann sagst so, du bist links und hast du nicht gesehen, die Linken sind halt auch für einen sehr, sehr ausgeprägten Staat. Und da muss ich halt ganz klar sagen, das will ich nicht. Nicht in dieser Form. Jein. Jein, ich denke, okay, wir müssen es unterscheiden. Ich bin zum Beispiel nicht, ich gehöre nicht zu den linken Wählern, die sagen, ich will die unbedingt in der Regierung sehen. Also ich bin Realist, weißt du, und ich sage einfach, ich möchte die als gute Opposition im Bundestag haben. Ja, am besten noch, also die können zwar alleine nichts reißen, weil ja auch dann die SPD und die Grünen sich nicht mit denen zusammenschließen, um irgendwas von Schwarz-Gelb zu verhindern. Aber ich möchte die Linke als eine Opposition im Bundestag haben, wo ich weiß, bei wichtigen Themen, sei es Hartz-IV, Studiengebühren, bla bla bla, sind die der, also kommen wir auf den größten gemeinsamen Nenner. Ist Dass das, ist die. das? Da darf ich mal kurz, ist das deiner Meinung nach überhaupt möglich in der aktuellen Konstellation? Weil, also es stellt sich für mich immer so dar, die Opposition ist deswegen Opposition, weil sie zu allem, was die gerade an der Regierung seien Parteien sagen, dagegen sind. Auch wenn es vielleicht inhaltlich Sinn machen würde. Das ist halt auch wieder so dieses Links-Rechts-Denkmuster, das einfach sehr vielen Gegebenheiten einfach nicht mehr gerecht wird. Das ist so. Also es gibt bestimmte Aspekte, die sind gut. Also das ist was aus der. Also das ist jetzt. Nazis sind blöd. Aber nicht alle Sachen, die die NPD sagen, sind blöd. Nicht alle sagen Sachen, die die CDU von sich gibt, ist scheiße. Genauso wie die CSU, genauso wie die SPD, genauso wie die Linke. Aber nichtsdestotrotz wird diesen Argumenten überhaupt kein Gehör geschenkt. Eben weil es die anderen sind und nicht man selbst. Und das ist das Problem. Da widerlegt dich aber momentan die SPD. Weil die SPD ist momentan mehr Koalitionspartei mit der CDU, als es die Liberalen sind. Man könnte jetzt bösartig sagen, das liegt daran, dass die ja auch fast genauso wie die CDU sind. Ja, aber sie sind halt auch Opposition und du hast ja gerade gesagt, in der Opposition müssten sie ja alle Gegenmeinungen haben, weil aus Prinzip schon. Und das Ding ist, ich gebe dir recht, zum Beispiel bei den Grünen. Die Grünen sind bei mir so eine Oppositionspartei, die, wenn sie in der Opposition sind, sie immer dagegen sind, aus Prinzip schon. Und dann aber als Regierungspartei froh sind, wenn sie dann mal an der Regierung sind und dann das Gegenteil von dem machen. Das haben anscheinend aber nun nicht die Grünen Wähler mitbekommen, weil die Grünen Wähler ja immer noch davon ausgehen, sie haben da was mit den alten 68ern zu tun, die für Kernkraftwerk, gegen Kernkraftwerk und sind. Aber das sind so Fähnchen im Wind. Was die Linke momentan, also das ist meine Einschätzung, die ist stabil in diesen Punkten. Und klar will eine Linke mehr Regulierung vom Staat und sei es vor allem bei den Banken. mir geht es im Grunde darum, dass ich habe noch gar keine Meinung dazu gebildet, wie viel Freiheit ein Land, also die Wirtschaft braucht oder wie viel Grenzen da der Staat setzen muss. Mir geht es einfach nur darum, dass der Staat sich um bestimmte Bereiche der Gesellschaft kümmern muss. Und das heißt zum Beispiel auch, dafür sorgen, dass die sozial Schwachen nicht ins Bodenlose fallen. Und durch die Art und Weise, wie die SPD das momentan gemacht hat und wie das gerne die CDU und die FDP haben will, mischt sich der Staat zu wenig ein. Es wird immer mehr abgebaut. Und das gefällt mir nicht. Also du hast das Gefühl, dass wir, also was das angeht, was die soziale, also die nicht vorhandene soziale Hängematte in Deutschland angeht, dass wir noch einen zu schwachen Staat haben. Ist das so ungefähr richtig? Ich bin der Meinung, der Sozialstaat wird immer mehr abgebaut. Und das merkt man daran, dass Leute jetzt ernsthaft mit 350 Euro im Monat leben sollen. Ja, das ist korrekt, ja. Das und, stimmt. Und das war früher mehr. Ja. Es war früher auch, also da konnten die Leute auch einigermaßen besser von leben. Dann, also das ist die eine Sache. Du hast halt Hartz IV und so für die Arbeitslosen, die meisten davon wollen arbeiten, aber kriegen keine Arbeit. Und das Prinzip von Hartz IV in Schweden ja auch umgesetzt wurde. Nur, da werden halt auch die Firmen mit in Verantwortung genommen. Das heißt, wenn eine Firma eine Stellenausschreibung hat und das Arbeitsamt jemanden hat, der 50 ist und darauf passt und die Firma nimmt den 50-Jährigen nicht, weil er zu alt ist, muss die Firma Sanktionen zahlen. Und du hast hier, und das ist mein Problem in Deutschland, du hast hier die Tatsache, dass immer mehr Freiheit, wirtschaftliche Freiheit für die Firmen gemacht werden. Ja. Aber keiner mehr die Verantwortung dafür übernimmt. So, und Achtung, jetzt einmal Paradigmenwechsel beziehungsweise mal ein paar Mauern einreißen im Kopf. Exakt, das ist ein Problem des Staates. Das ist, die Firmen an sich hätten doch niemals so viel Macht bekommen, wenn der Staat nicht dafür sorgen würde, dass sie die haben. Ja, aber das ist ja ein Grund dafür, dass immer weniger Staat vorhanden ist in diesen Bereichen. Nee. Das zeigt einfach, dass durch den Staat, durch Gesetze, überhaupt die Gegebenheiten sich in diese Richtung entwickelt haben. So. Und jetzt sagst du, dass die Leute, die dafür verantwortlich sind, und ich sage jetzt mal die stellvertretend für die Politiker, dafür sorgen sollen, dass das, was sie eigentlich schon selbst verantwortet haben, nämlich die ganze Entwicklung, sich verbessert. Das ist ja exakt das, was du möchtest. Und da sage ich, das kann nicht funktionieren. Weil das, was momentan passiert, dass du, ich meine, machen wir es ein bisschen abstrakter. Warum gehen wir arbeiten? Es geht um Geld. Also ich habe noch den Luxus, dass das, was ich mache, mir auch noch Spaß macht und noch dazu passabel bezahlt wird. Aber es gibt also viele andere, die ich kenne, die gehen einfach nur wegen der Kohle arbeiten. Ja, und warum geht man wegen der Kohle arbeiten? Weil man es halt zum Leben braucht. Und wer entscheidet, welches Geld und was man zum Leben braucht, das ist eine staatliche Entscheidung. Jein. Ich würde sagen, also erstmal würde ich sagen, nicht die Gesetze haben dafür, also ich finde, es wurden immer mehr Gesetze abgebaut, wo der Staat verantwortlich gewesen ist. Also das heißt, der Wirtschaft wurde, war jetzt nicht vorbereitet auf solche qualitativen Gespräche. Deshalb muss ich immer nachdenken, weil ich bin ja nicht vorbereitet. Ich doch auch nicht, aber. Ich wollte nur sagen, ich befinde mich im Gedankenprozess. Wenn, ich finde, es wurden immer mehr Gesetze erlassen, die die Freiheiten der Wirtschaft schuf und die Rechte der Bürger einschränkte. Ja, das oder anders, es wurde die Wirtschaft befreit, das mag sein, und aber nicht im gleichen Maße der Mensch auch befreit, richtig? Naja, der Mensch hat die gleichen Rechte, hätte die gleichen Chancen wie die Wirtschaft. Nur nicht die gleichen Voraussetzungen. Der Punkt ist doch der, also ich sehe das halt jeden Monat auf meinem Lohnzettel, was da an Geld irgendwie abgeht. Und Jetzt dämmert's meiner Freundin auch mal so langsam. Also die hört sich mein Sermon schon ein bisschen länger an. Und also übrigens ihr Hintergrund. Sie ist also gebürtig in Russland und vor 15 Jahren nach Deutschland eingewandert. Und mit anderen Worten, sie ist halt sehr sozialistisch geprägt. So, und deswegen sind es eigentlich so heiße Diskussionen zwischen ihr und mir. Und sie merkt jetzt gefühlt zum allerersten Mal in ihrem Leben, was das bedeutet, wenn du am Monatsende relativ viel in ein System eingezahlt hast. Und wenn es drauf ankommt, kaum etwas aus diesem System rausziehen kannst. Das ist ein ehrliches Problem, finde ich. Und das sollte man auch in dieser Form mal ansprechen, grundsätzlich. Und ich denke, das hat nichts damit zu tun, dass da die Wirtschaft großartig befreit wurde oder sowas, sondern weil der Staat halt relativ klare Vorschriften hat. Also jetzt auch in Bezug auf Existenzgründung, wenn du dich mal irgendwie damit beschäftigen magst, das ist ein sauinteressantes Thema. Aber auch da ist das System halt echt zu 100% gefickt. Und zwar auf sehr vielen Ebenen wieder. Das ist halt einfach ein richtig ätzender Scheiß-Bürokratenkram. Und das ginge garantiert einfacher. Und also ich sag mal so, die Hürden sind da halt schon extrem hoch, was das angeht. Du darfst aber nicht vergessen, dass zum Beispiel, das ist wie mit den Steuersätzen. Oder ich weiß nicht, ob das war das. Ich habe irgendwas geguckt mit, da ging es um die Steuer. Ich weiß aber nicht mehr um welche. Es gibt dann den Spitzenhöchstsatz. Und egal, wie viel du verdienst, der beträgt immer den gleichen Prozentsatz. Ja, immer. Klar. Der also ich glaube, ab 8.000 Euro oder so. Wenn du ab 6.000 bis 8.000 Euro verdienst, beträgt dieser bestimmte Satz, ich weiß nicht mehr, dieser bestimmte Steuersatz, immer die gleichen Prozentsatz. Und es ist egal, ob du halt 10.000 verdienst im Monat oder 100.000, der ist immer gleich. Und ich denke einfach, das ist nicht richtig. Weil die kleinen Leute ja müssen von ihrem unter 6.000 Euro Gehalt, müssen die große Summen machen und dann die sich's leisten könnten, werden dann mit dem einen Prozentsatz, die müssen nicht mehr als den einen Prozentsatz bezahlen. Und da wird immer, meiner Meinung nach, oder das ist meine Erfahrung, dass immer der kleine Mann eher zur Kasse gezwungen wird, als die Reichen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich für einen reichen Steuer bin oder eine Millionärsteuer oder wie auch immer, weil damit habe ich mich nicht gut genug auseinandergesetzt, um da wirklich ein qualifiziertes Urteil zu bilden. Aber ich finde halt, ich finde es halt schon komisch, zum Beispiel, dass zum Beispiel in Amerika der Mitt Romney, ja, der jetzt Präsidentschaftskandidat ist, 15% Steuern zahlt für seine Millionen und dann auch noch wirklich jetzt Steuersenkung zum Beispiel haben will. Und der kleine Mann aber Probleme hat, weil der einen viel höheren Steuersatz hat. Und das ist mein Problem, dass der Staat natürlich Gesetze macht für die Wirtschaft und die Reichen und dann aber auch nicht seiner Verantwortung den Armen entgegenkommt und das immer mehr abbaut. Also es kann nicht sein, dass eine Tafel dafür verantwortlich ist, die Hartz-IV-Empfänger über den Monat zu bringen. Und das ist Staatsangelegenheit. Das ist interessant. Eigentlich sind wir beide auf der gleichen Seite, aber wir sind, was das angeht, wirklich unterschiedlich gepolt. Ich sage, der Staat ist deswegen nicht dazu da, den Hartz-IV-Rern irgendwie ein besseres Leben zu garantieren, weil der in erster Linie schon gar nicht dafür da sein sollte, überhaupt diese Menschen zu produzieren. Das ist doch der Punkt. Wie diese Menschen? Welche Menschen zu produzieren? Ja, sorry, Leute, die von 350 Euro leben, die tun das wohl nur, weil irgendwelche Gesetze dazu geführt haben, dass die bekommen ja nicht 350 Euro. Nein, die kriegen 350 Euro, oder die müssen mit 350 Euro leben, ja, weil eine Nokia entscheidet, nachdem sie über drei, vier Jahren Subventionen von der Stadt Stuttgart oder wie auch immer gekriegt haben, sie dann doch nochmal ins Ausland verabschieden, weil die Polen oder Ukrainer dann doch nochmal für weniger Geld arbeiten. Und dann sitzen nämlich die Nokia-Leute zu Hause und sagen, ja, ich bin jetzt 50, ich müsste jetzt anfangen, dann kriegen sie, nachdem sie so lange da geschuftet haben, dann kriegen die ein Jahr Arbeitslosengeld 1 und dann werden die ins Hartz IV gesteckt. Und dann musst du mal einen 50-Jährigen fragen, will der arbeiten? Dann kriegt er erstmal kein Jobangebot, weil er zu alt ist. Ja. Und wenn er arbeiten darf, sind es irgendwelche 1-Euro-Jobs, wo er dann für 9 Stunden arbeiten 9 Euro verdient. Und das ist das Problem, dass das im Grunde, ja, du mehrere Millionen Menschen hast arbeitslos, die gerne arbeiten würden, die sich sogar dafür erniedrigen lassen, dann, um aus den Statistiken zu kommen, ja, irgendwelche Geringverdienerjobs annehmen, wo wir bei den 400 Euro sind, die ja dann nur noch zu 130 Euro Rente führen. Oh, jetzt haben wir Lachs so schlechte Laune gemacht. Vielleicht sollten wir doch das Thema dingsen. Weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwann sind wir auch alleine da und haben das alle vertrieben. Mir fällt gerade auf, es ist 0.18 Uhr und wir reden über Politik. Das ist krasse Scheiße. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, das ist ein Punkt, wo ich sage, ja, ich kenne keinen Hartz-IV-Empfänger, der gerne zu Hause rumhockt, von der Gesellschaft wie der letzte Abschaum behandelt wird, ja, und sich ständig im Fernsehen anhören muss, was es doch für ein Versager ist, weil er keinen Job hat. Ich kenne nur Leute, die gerne arbeiten würden, aber keine Arbeit haben oder sich mit irgendwelchen Scheißjobs abfinden, damit und dann zusätzlich zu ihrem Hartz IV noch was dazu verdienen, damit die überhaupt über die Runden kommen. So, Was macht ein Scheißjob zum Scheißjob zum Beispiel? Das ist eine interessante Frage. Naja, wenn man dir die Scheiße wegräumen muss auf der Toilette. Nee, das bedeutet erstmal, dass es Scheiße bezahlt wird. In unserem Land bedeutet ein Scheißjob in der Regel erstmal, dass er richtig Scheiße bezahlt wird. Oder er vom gesellschaftlichen Standard einfach unterste Kiste ist. So keiner möchte. Findet die Gesellschaft total bescheuert. Solange bis sie einmal streiken. Und dann ist das ein angesehener Beruf, habe ich in Rom erlebt. Da haben die Müllmänner 2 Wochen gestreikt im Sommer. Ja, dann müssen die aber auch so lang streiken, bis dann der Abfall anfängt zu gammeln. Und das machen die bestimmt nicht hier in Deutschland, weil da machen ja schon die Kindergärtner immer nur tageweise mal einen Streik, damit nämlich die Familien dann doch nochmal ihre Kinder in die Kindergärten schicken können. Das ist die Streikkultur ja auch in Deutschland, hier wird keine 2 Wochen gestreikt, damit der Müll anfängt zu gammeln. Das ist ein bisschen das Problem. Ich hatte das gerade unten mit meinen Vermietern gehabt, haben irgendwie beim Bierchen unten gesessen und haben uns darüber unterhalten, dass die Leute erst anfangen, sich wirklich zu wehren oder den Arsch hochzubekommen, wenn sie halt wirklich unten auf dem Betonboden mal aufgeschlagen sind. Und das muss, glaube ich, jeder Mensch für sich einfach mal erlebt haben, dass man das Gefühl für sich hat, es geht nicht mehr weiter nach unten, ich muss jetzt was tun. Und das ist bei vielen Leuten eben überhaupt nicht der Fall. Dafür geht es uns definitiv zu gut. Ich bin der Meinung, dass auch die Leute unten nicht mehr die Kraft haben, dafür dann aufzumucken und wie auch immer. Ich sehe es, wenn ich hier an der nächsten Tafel vorbeifahre, die Leute, die unten sind, weil die nicht mehr über die Runden kommen und dann zur Tafel gehen müssen, um überhaupt noch mal was essen zu können. Die haben sich so weit aufgegeben, dass sie nicht irgendwie die Möglichkeit haben, irgendwie dann zusammenzuschließen und zu revolutionieren. Im Gegenteil, die wählen dann vielleicht irgendwann mal wieder irgendeinen Rechten, der irgendwelche Sachen verspricht, aber nicht, dass die irgendwie wie in Griechenland auf die Straße gehen. Guck mal, der Lachso hat eigentlich einen sehr, sehr netten Punkt gebracht. Den meisten Deutschen geht es halt aber doch noch gut, deswegen passiert noch nichts. Und zwar, unterstütze ich und ich gehe sogar noch einen weiter. Und zwar würde ich sagen, dass viele Leute einfach auch zu sehr beschäftigt sind mit allen möglichen Sachen, sei es gerade, um mal ums Überleben zu kämpfen, um jetzt mal so die untere Einkommensschicht in irgendeiner Form mal anzusprechen, oder wie du gerade gesagt hast, die Leute, die jetzt von den Tafeln leben oder Hartz IV beziehen, dass sie sich auch wegen des gesellschaftlichen Bildes über sie schon fast komplett aufgegeben haben. Oder die Leute, die halt besser verdient sind und mit der Option auf irgendwie eine Karriere, vielleicht sich in diesem Hamsterrad irgendwie so ein bisschen weiter betätigen möchten. Weißt du, du hast im Prinzip auf allen Ebenen der Gesellschaft und vor allen Dingen mittlerweile in allen Altersgruppen, ich meine, ich sehe es halt jetzt auch an der Uni, Bachelor-Master-Einführung etc., so Blick nach links und rechts ist halt ja echt richtig schwer möglich. Also ich kenne aktuell jemanden, der in Mainz die Studienberatung für Mathematik macht. Und da ist es ganz klar so, dass du gefragt wirst, hey, musst du arbeiten? Und wenn dir die Antwort ja ist, dann wird gefragt, wie lange? Und wenn dann die Antwort größer ist als 15 Stunden, wird denen ganz klar geraten, kein Mathematik zu studieren. So. Und da wird es dann halt schon ziemlich ätzend an der Stelle. Und das hast du halt überall. Weißt du, du probierst die Leute gefühlt durch irgendeine Tätigkeit und sei es Überlebenskampf oder durch die Aussicht auf mehr Erfolg, mehr Fame, mehr irgendwas, mehr Geld, weiß der Geier, einfach vom Denken abzuhalten. Und das ist eigentlich das, was vielen, vielen Leuten gefühlt ein bisschen fehlt. Weißt du, wenn du denen erzählst, hey, wir haben über 7 Millionen Hartz-IV-Bezieher und angeblich laut Statistik unter 3 Millionen Arbeitslose und jeder wichst sich einen drauf, dass das ja super geile Zahlen sind. Aber dann fragt keiner, ja, warum gibt es diesen Unterschied zwischen Hartz-IV-Beziehern und Arbeitslosen? Wo ist da der Punkt? Und die Frage wird irgendwie nicht gestellt. Die wird vom Individuum interessanterweise sehr selten gestellt und die wird medial überhaupt gar nicht thematisiert. Weißt du? Ja. Also was der Lockenmini hier im Chat geschrieben hat, von wegen, also ich habe mich da wirklich unklar ausgedrückt, weil ich jetzt auch nicht genau vorbereitet war. Also er schreibt halt, ich meine nicht den Prozentsatz, nämlich das wäre gerecht, es steigt halt ab etwa 8.000 Euro oder mehr nicht mehr weiter an. Das heißt, 1.000 Euro, 20% sind 200 Euro Steuern, 8.000 Euro nur noch Obergrenze, 2.450 Steuerabführung. Also das heißt halt wirklich, ab einer bestimmten Menge geht's halt nicht mehr, so musst du nicht mehr an Steuern bezahlen. Und das finde ich halt. Und dann, was ich noch hinzufügen wollte, es gibt ja nicht nur die Hartz-IV-Empfänger, wo ich sage hier, die sitzen zu Hause rum und werden auch teilweise dann in irgendwelche Billiglöhner-Sachen. Es gibt auch die Leute, die einen Job haben, die nur von ihrem Job leben wollen, sprich, sie wollen bis am Ende des Monats Geld haben, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Und sie können es nicht mehr, weil währenddem die Wirtschaft Gewinne einfährt, ja, verzichten die Belegschaft auf bezahlten Urlaub oder auf Gehaltserhöhungen. Das haben wir ja auch jetzt bei den Verdi-Streiks. Die sagen, ey, wir haben hier jahrelang zurückgesteckt, weil ihr Schulden macht und wie auch immer. Und jetzt kommen wir zum Beispiel das machen auch die Zugleute, jetzt habt ihr Gewinne von dem und den Millionenhöhe und ihr gebt nichts zurück. Und das kann halt, da frage ich mich dann halt, wo ist dann da bitteschön jemand, der die Wirtschaft kontrolliert? Also ich will keinen Kommunismus und keinen Sozialismus. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich die Regulierung von Banken so gut finde oder wie auch immer. Dazu habe ich keine qualitative Meinung. Aber ich finde, dass in dem Verhältnis zwischen Wirtschaft und Bevölkerung, also sprich Arbeiter und wie auch immer, oder Arbeitsnehmer, ja, da kann nicht Freiheit wie in dem reinen Kapitalismus stattfinden. Da wir haben einen Staat, der genau in diese Beziehung sich dann einmischen muss, spätestens, dass wenn die Leute, also die sozial Schwachen und wie auch immer, und sei es nur die Geringverdiener, dass die halt vom Staat aufgefangen werden muss. Und das macht der Staat nicht. Der Staat zieht sich zurück und er sagt und er vertritt die liberale Meinung, die Wirtschaft hat. Ja, aber wenn der Staat sich zurücktritt oder sich zurückzieht und jetzt wieder so dieser Spruch, wir sind alle der Staat, dann ist natürlich die Frage, warum die Menschen grundsätzlich stillhalten. Und auch da wieder die Frage, warum gehen wir denn eigentlich arbeiten? Warum sind wir denn in diesen sehr seltsamen Beschäftigungsverhältnissen? Weil das quasi, es ist halt so, es ist eine Erpressung, es ist eine Art von Erpressung, ganz klar. Also du bist aktuell als Arbeitnehmer in einer sehr unangenehmen Situation in diesem Land. Und im Übrigen, Achtung, Gedankenspiel, ich finde es sehr spannend, dass der Arbeitnehmer eigentlich Arbeitnehmer genannt wird, obwohl er doch seine Arbeitsleistung weggibt und die Unternehmung eigentlich die Arbeitsleistung annimmt. Das ist einfach eine Frage der Perspektive. Weißt du, du bist im Prinzip schon durch diese Wortwahl gefühlt einfach in so eine Opferrolle reingezwungen. Also das ist für mich, also das ist interessant eigentlich schon von der Wortwahl her, die ganze Geschichte. Was wollte ich denn da sagen? Also kurzum, der Staat hat halt beschlossen, gesetzliches Zahlungsmittel ist halt der Euro. Fertig. So, mit anderen Worten, alles, was wir tun, zumindest das, was wir irgendwie wirtschaftlich tun, das dreht sich darum, dieses Zeug irgendwie ranzukarren. Euro. So. Wenn das nicht so wäre, und da sage ich ganz klar, das ist so das Problem, das der Staat verursacht hat. Der hat uns irgendwie eine Währung gebracht, hat uns dazu quasi daran gekettet und gesagt, so, und das müsst ihr jetzt ranbringen. Und wie ihr das macht, die Regeln, die machen wir auch noch. So, und das ist das Problem. Das ist exakt das Problem. Er hat einfach die Regeln komplett falsch gemacht, ganz abstrus, und die Leute sind halt mit Verlaub jetzt einfach aktuell Gefickten. Und das ist schlecht gefühlt. Aber dann geht es ja im Grunde nicht darum, dass der Staat sich abschaffen sollte oder sich zurückziehen sollte, nämlich der Staat sollte sich einfach umstrukturieren. Also wenn du mich fragst, was mir im Monat abgezogen wird von meinem Lohn, lieber machen würde oder wem ich trauen würde, dass er es besser verwalten kann, der Staat oder ich, da habe ich eine ganz einfache Antwort drauf, weißt du? Und ich glaube, das könnte auch jeder für sich so beantworten. Klar, aber ich sehe das ja auch so wie du. Das wär, guck mal, ich habe im Bekanntenkreis habe ich Leute, die haben 30 Jahre Arbeitslosengeld gezahlt, also Arbeitslosenversicherung und Krankenversicherung und wie auch immer. Und die haben was angehäuft in dieses System. Das bekommen die, wenn die arbeitslos sind, nie wieder raus. Weil wenn du zum Beispiel 30 Jahre festangestellt warst und normal abgegeben hast und dann 4 Jahre selbstständig warst, fällst du total aus dem System raus und bist sofort Hartz IV. Ja, das stimmt. Siehst, ja, ja. Und du siehst nichts davon und du siehst nichts wieder von dem, was du eingezahlt hast. Und das ist einfach, das geht nicht. Und dann hast du zum Beispiel das machen die Schweden zum Beispiel. Die Schweden geben einem 25-Jährigen nicht das Arbeitslosengeld oder so Hartz IV, was sie einem 50-Jährigen geben. Das ist bei denen gestaffelt. Und so wie das halt Deutschland umgesetzt hat, ist es halt immer nur zu Lasten der Bevölkerung und nie zu Lasten der Wirtschaft. Weil die Wirtschaft kann machen, was sie will. Die Politik lässt es zu und guckt dabei zu. Und das ist halt, deshalb sag ich möchte nicht den Kommunismus oder ich möchte nicht die DDR. Ich möchte einfach, dass der Staat die Verantwortung übernimmt für diejenigen, die aus dem Netz fallen. Und ja. Das macht er. Okay, und ich sage, der Staat soll sich am besten komplett raushalten, weil eigentlich fast jeder Mensch ziemlich gut weiß, was er mit seinem Leben alleine anzufangen hat. Nein, eben nicht. Und da bin ich der Meinung, oder würde ich sagen, entweder ich würde sogar mal provokativ behaupten, da fällst du auf die Geschichten des Staates rein. Weil du suggerierst ja, dass jeder Mensch, wenn er die Freiheit hätte, ja, es alleine schaffen würde. Ohne einen Staat würden sich dann kleine Gruppen zusammenrotten. Das ist auch das Einzige, was in der Menschheitsgeschichte mal längerfristig immer gut funktioniert hat. Das stimmt. Und dann würde das laufen. Dann hätte man. Das Interessante ist, du hast entweder dieses Konstrukt Staat und daraus resultierend dann irgendwie mal eine Währung, Zahlungsmittel und dann wieder den Niedergang von diesem Zahlungsmittel. Das ist auch in vielen Büchern hinreichend gut beschrieben. Und dafür hast du dann halt sowas wie Fortschritt und iPhone. Oder du hast halt so Stammesgemeinschaften, die irgendwie noch ein bisschen archaisch leben, aber halt irgendwie ein ganz relaxtes und zufriedenes Leben führen, ohne dass sie sich halt irgendwie in den Burnout reinwirtschaften. Das ist halt so die Frage, was möchte man? Möchte man das eine oder möchte man das andere? Ich glaube, beides zusammen gibt's halt nicht. Das ist dann eine Illusion. Ja, aber nehmen wir mal die industrielle Revolution. Das ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Aber da gab's ja meines Wissens nach den normalen Kapitalismus, also keine soziale Marktwirtschaft oder so. Das heißt, die Leute, die Firmen haben ihre Arbeiter gehabt, konnten und der Staat hat sich da nicht eingemischt, nicht auf nicht was die Arbeitsbedingungen angeht, auch nicht was das soziale Netz angeht. Die Firmen konnten machen, was sie wollten. Ja. Das heißt, also sie konnten dann auch anstellen, wen sie wollten und wie auch immer. Damals gab es aber noch Firmen, die haben dann wenigstens für ihre Arbeiter irgendwelche Bauten gemacht, wo sie drin wohnen konnten und haben dafür gesorgt, dass es wenigstens den Arbeitern gut geht, weil wenn sie die Arbeiter mies behandeln, dann müssen sie sich irgendwann neue holen und irgendwann haben sie halt alle heruntergewirtschaftet und wie auch immer. Ja. Wenn das wäre ja das eigentlich, was du möchtest. Du möchtest wieder einen puren Kapitalismus, wo jeder machen kann, was er will, weil er weiß ja schon, was er am besten macht. Nee, ehrlich gesagt möchte oder ich nicht so. Mal das. Also ich bin jemand, der dann eher mit seiner kleinen Rotte zusammenleben würde und sich ein relaxtes Leben macht, ohne Hightech. Das wäre ich, ganz klar. Also ich brauche den Kapitalismus in dieser Form nicht. Das ist einfach menschenverachtend. Das ist in dieser Form, funktioniert das nicht mit Menschen. Dafür sind Menschen auch gefühlt zu irrational. Also sie sind nicht darauf bedacht, dem Gegenüber immer was Gutes zu tun. Also das ist einfach meine Sichtweise dazu. Weil jemand muss sich ja um die Schulen kümmern. Oder brauchst du keine Schulen? Ja, Moment, also so. Ich bin am überlegen, was du gerade meinst. Das heißt, die Geschichte dazu ist die folgende. Ich kenne relativ viele Lehramtsstudenten, habe selbst auch mit denen irgendwie mal studiert. Und es gibt da gefühlt von 10 Leuten, 2 Leuten, zu denen ich meine Kinder freiwillig schicken würde, die zum einen die fachliche Kompetenz haben, von denen ich sage, die sollten sie haben, und b, überhaupt die menschliche Qualifikation mitbringen, Kinder unterrichten zu sollen. So, jetzt hast du aber, ich meine, ich spreche 8 Leuten, die jetzt Lehrer sind, ab Lehrer zu sein, sage ich ganz klar. Vielleicht ein bisschen arrogant, vielleicht ein bisschen eingebildet. Okay, ja, ich würde mir gerne meinen Lehrer selbst aussuchen können, das stimmt. Absolut, ich würde mir gerne jemanden mit, was weiß ich, ich rotte mich mit 10 Leuten zusammen, Leute aus der Nachbarschaft, jeder legt mal einen Zehner auf den Tisch und dann suchen wir uns mal einen Lehrer. Und das klappt doch. Wo ist denn da das Problem? Naja, das Problem ist dann, wenn zum Beispiel du sagst, der Staat garantiert keine freie Bildung mehr. Wenn der Staat sich raushält, dann heißt es auch, dass sich die Schulen finanzieren, müssen die Leute Geld dafür zahlen. Das heißt, du kannst nur im Grunde die Leute die Kinder in die Schule schicken, die sich's leisten können. Eben, wenn du nur in solchen Kategorien wie Staat und Geld denkst. Ich meine, Paradebeispiel ist halt jetzt Griechenland. Das Land ist de facto am Arsch, auch wenn man es irgendwie sehr ungern zugeben mag. Nee, und dort gibt's halt auch einfach mittlerweile sehr, sehr viele Lokalwährungen. Und vor allen Dingen auch, ich twitter dir mal einen Typen zu, der ist sogar Professor für Betriebswirtschaft, glaube ich, in Athen. Und der hat da mal an seinem Blog auch auf Englisch ein paar sehr, sehr interessante Geschichten, so aus dem prallen Leben von Griechenland, wie Leute sich gegenseitig helfen. Und da ist es nämlich exakt so, wie ich es mir wünschen würde. Da hat der eine halt die Kartoffeln, der andere ist ein Lehrer und hat nichts zu futtern. Naja gut, dann unterrichtet der die Kinder und er kriegt von anderen irgendwie ein gutes Mahl zusammen gemacht, weißt du. Und am Ende ist man gut Freund, hat einen schönen Tag gehabt und irgendwie gefühlt ist alles gut. Also zumindest besser, als wenn man diesen Papierkram permanent hinterherläuft. Also im Grunde bist du Anarchist oder was? Weil ich kenne dich ja nicht, weil wir reden zum ersten Mal und ich versuche gerade rauszufinden, was du meinst. Weil wenn du sagst, kein Staat, denke ich in unserer heutigen Gesellschaft, besonders mit den liberalen Positionen, die es in der Politik geht, erstmal, dass das an den Kapitalismus. Also ich sage nicht, dass es komplett ohne Staat geht. Ich sage, dass wir einen minimalen Staat brauchen, wenn überhaupt. Absolut minimal. Und wenn du mich fragst, ob ich Anarchist bin, wäre natürlich die Frage, meinst du Anarchist im Sinne wirklich des Anarchismus, also Stichwort Herrschaft oder Herrschaftssysteme, oder das, was man gemeinhin als Anarchie irgendwie bezeichnet, um jemanden zu dissen? Das ist so die Frage. Nee, ich meine das schon mit den, also wenn ich dich dissen würde, würde ich dich nicht Anarchist nennen. Yeah. ich meine das schon mit den Herrschaftssystemen. Ja, eher als Kapitalist, ganz klar, ja. Also ich bin in einem System hier aufgewachsen und das, was ich mein Leben lang in diesem System beobachte, und ich beobachte das jetzt als zumindest bewusst, so Stichwort Politik, seit ungefähr 15 Jahren, Pi mal Daumen, so. Das bringt mich einfach nur zum Kotzen in der aktuellen Form und ich sehe da auch keine Besserung. Und wenn ich, je mehr ich halt über solche Sachen lese oder Geschichtsbücher lese, so Staatssysteme in der Historie, desto mehr komme ich für mich zum Schluss, dass das, was die Menschen sich irgendwie auflegen, dieses Staatswesen, scheinbar im Initial eine gute Sache ist, zumindest auf der Blaupause, so auf dem Papier, aber sich dann doch irgendwie in irgendeine sehr abstruse und menschenfeindliche Richtung entwickelt, quasi so als Selbstläufer. Weil das bis jetzt jedes Mal passiert ist. Es gibt kein einziges System, das nicht kaputt gegangen ist daran. Und dann ist natürlich die Frage, ob nicht vielleicht das ganze Konstrukt irgendwie mal überdacht werden sollte. Anstatt es jedes Mal und jedes Mal wieder aufs Neue exakt gleich so zu machen und vor allen Dingen immer weiter zu propagieren, dass man es überhaupt bräuchte. Weißt du? Also ich sage einfach, man sollte vielleicht auch mal den anderen Denkansatz zulassen, grundsätzlich. Ja, klar. dass man darüber philosophiert und darüber nachdenkt, ist ja klar. Also das sehe ich auch. Das, okay, ich gucke also dann halt immer. Ich würde dem übrigens zustimmen bei einer Sache. Die Leute, die jetzt unten angekommen sind, die haben ein Problem und die haben ein akutes Problem und denen muss man helfen, das weiß ich. Auf jeden Fall. Da stimme ich dir auch zu. Da bin ich bei dir an der Stelle. Nur ich muss gestehen, mir fällt, also ich habe aktuell hätte ich ein Konzept, das würde ich sehr, sehr gerne umgesetzt wissen. Ich glaube, das ging auch zumindest, sagt man, es ist rechnerisch so, das bedingungslose Grundeinkommen. Also da wäre ich, ja. Da wäre ich erstmal ganz klar dafür, weil das nämlich diesen Druck komplett aus dieser doch momentanen Asymmetrie zwischen Arbeitnehmer, Arbeitgeber rausnehmen würde. Das würde so die Erpressungskomponente rausnehmen. Dass man sich halt, Entschuldigung, wie eine Nutte nur fürs Geld oder ein Stricher halt einfach irgendjemanden anbiedert und sagt, ich brauche dein Geld, ich mach's dir, weißt du? Ja. Das ist exakt das Problem. Und ich sag dir, trotzdem würden sich im Großen und Ganzen alle Stellen wieder füllen, die, weil jeder arbeiten möchte und dann das macht, was er kann und gerne macht. Also ich denke, ich kenne halt wirklich keine Leute, die gerne 24 Stunden zu Hause hocken und das dann 365 Tage im Jahr. Es gab exakt dazu auch mal eine interessante Meinungsumfrage, fand ich eigentlich ganz spannend. Und zwar wurden die Leute halt gefragt so, hey, wie ist denn das, wenn ihr jetzt irgendwie bedingungsloses Grundeinkommen bekämt, was weiß ich jetzt im Monat mal, ich glaube, das waren 1.000 oder 800 Euro. So. Und da sagten 80%, glaube ich, der Leute, ja, ich würde erstmal so innehalten, also sprich Job kündigen, aber bezeichnend. 80% sagen, ich würde erstmal mit meinem aktuellen Job aufhören und in mich gehen und dann mal gucken, was ich möchte und dann auf jeden Fall wieder arbeiten gehen. So, bei dieser gleichen Umfrage haben aber 70% der Leute auch noch gesagt, ja, aber das kann nicht funktionieren, weil nämlich der Rest das nicht machen würde. Also mit anderen Worten, man selbst traut sich natürlich zu, dass man danach wieder arbeiten geht, weil den ganzen Tag irgendwie zu Hause zu sein und sich die Sonne auf die Plauze scheinen lassen, ist ja auf Dauer langweilig. Aber man traut es dem anderen zu, dass er das tut. Und deswegen misstraut man diesem System. Ist krass, oder? Ja, aber das ist die Propaganda der Medien und des Staates. Ich muss gestehen, ich habe da jetzt diesbezüglich noch keine Gegenpropaganda gehört. Man hört ja immer nur zu bedingungslosen Grundeinkommen, das ist nicht finanzierbar. Ja, aber von wem hört man das denn? Man hört das eigentlich von der CDU und der FDP ja. Und das sind die Partei der Arbeitgeber und der Wirtschaft, Leute. Ja, die haben natürlich kein Interesse, dass man diesen Druck von den Arbeitnehmern runternimmt. Natürlich besteht überhaupt kein Interesse daran, weil warum sollte man das tun? Es funktioniert doch aktuell. Die Leute arbeiten sich kaputt. Ist doch super. Ja, so ist es auch. Und das sind halt mit den Werten, die man vermittelt bekommt. Du bist nur was, wenn du was hast und nicht mehr, wenn du wer bist. Das heißt, es geht nicht darum, was du für einen Charakter hast und was du für ein Mensch bist und wie auch immer, nämlich das, was du vorzuweisen hast. Und das besonders musst du ja dann auch, zum Beispiel, das habe ich ja jetzt in der Uni und so, ich bin ja Langzeitstudentin und ich habe ja da den Wandel zwischen Magister und Bachelor mitbekommen. Und du hast dann auch noch du bist an der Uni Mainz, hast du mal irgendwie getwittert oder ja, mal gesagt, genau. Gell? Da hast du auch noch die Umstellung zu Studiengebühren hin und jetzt von Studiengebühren wieder weg mitbekommen, ja. Richtig? Ja. Ja? Nee, jetzt erzähl weiter. Nee, und halt die Generation Praktikum, wo du dann unter dem Druck warst, dass du 3 Praktika brauchst, am besten 1 im Ausland. Und wenn du aber 4 oder 5 hast, dann schon zu viel hast für den Personalberater, weil dann hast du ja dann bei uns in der Uni dann immer den imaginären Personalabteilungsleiter im Kopf gehabt, der deinen lückenlosen Lebenslauf haben will und. Und dann, wie das überhaupt gar nicht mehr geht, dass du was studierst, was dir liegt und was dir Spaß macht, nämlich wo du das meiste Geld verdienst und dann auch gar nicht mehr darum geht, dass du das Studium zur Charakterbildung hast, nämlich dass du früh genug aus der Uni rauskommst, damit dich die Wirtschaft im Grunde so formen kann, wie sie dich haben will. Richtig, das ist der Sinn des Bachelorstudiengangs, ist, ja. Dass du in Rekordzeit volkswirtschaftlich verwertbare Arbeiter hast. Genau. Und, ja. Und dann sitze ich vor der Sprechstunde von meiner Professorin und höre mir an, was ein Bachelorstudent alles lernen muss in meinem Fach in Mainz. Und das ist mein Grundstudium. Ja, also mein Kunststudium ist deren Bachelor und das ist einfach das und, das, und da war unser und dann war, in unserem Grundstudium musste man noch 5 Hausarbeiten schreiben, also man musste schon hat schon Möglichkeit gehabt, das wissenschaftliche Arbeiten zu lernen und bei denen sind es plötzlich nur noch 2. Ich weiß, was du meinst. Es hat mich, also es ist interessant zu hören, dass das jetzt in deinem Studiengang so war. Also ich habe das jetzt mal Leute, die jetzt Mathematik, Physik studiert haben, gefragt, also die jetzt auch Bachelor irgendwie sind, habe ich mit dem ein bisschen unterhalten. Und da war es ähnlich, dass ich mir dann so einfach auch ein bisschen Fachgeplänkel gemacht und dann irgendwie gemerkt haben, so hey, da fehlt irgendwie so das, was ich mathematische Grundbildung nenne. Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie abgehoben an, aber es gibt so ein paar Sachen, finde ich, die sollte man, wenn man Mathematik studiert, so irgendwie mal gehört haben. Das sind so die Hirnficker, wie ich sie nenne, so die Sachen, die einem das Gehirn echt mal richtig durch den Wolf drehen. Aber die muss man mal gehört haben, einfach weil es geil ist auch. Weißt du, so intellektuell einfach sehr abgedreht. Aber das ist nicht mehr, ist irgendwie aus dem Lehrplan verschwunden. Finde ich ein bisschen schade. Und ja, was man braucht halt irgendwie nicht mehr die Denkerei, sondern einfach nur in Rekordzeit halt durch Mathematik, Naturwissenschaften, gewissen Abstraktionsgrad einfach schaffen im Denken. Das kriegt man damit hin, wenn man die Leute genug tritt. Und dann können die halt arbeiten gehen. Und das ist, glaube ich, weder dein Bildungsbegriff noch meiner. Ganz klar nicht. Nee. Auf keinen Fall. Und das, ich würde im Grunde, wenn wir jetzt mal den Realitätsbezug weglassen würden, würde ich sagen, dein Konzept von kleinen Kommunen, in denen man lebt und sich irgendwie selbst verwaltet, ohne groß den Staat, finde ich, ja, wäre auch mein Ding. Das ist cool, ich oder? Ich sehe es halt nur nicht in der Realität. Ja, so. Der Witz ist, ich sehe das auch nicht in der Realität. Was ich aber mittlerweile einsehe, ist, also das, was diese Partei der Vernunft sich wünscht, das ist ja genau das. Aber das ist extrem, das ist zu krass. Aber ich glaube, ein Übergang dazu könnte geschaffen werden, eben durch die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. Ja. Das wäre einfach so eine Transition, die, glaube ich, ganz gut klappen würde. Also ich kann das nicht belegen, das ist ein Gefühl, das ich habe. Einfach mal so den Druck von den Menschen rüber zu sagen, Lockenmähne ist müde, doch ich kann einfach nicht abschalten. Aber was ich da zum Beispiel auch vom Staat her mitbekomme, und das sind so Erfahrungswerte, die ich aus dem Umfeld habe, der Staat nimmt in Kauf, auch einfach eher mal mehr zu bezahlen, als sinnvolle Programme umzusetzen, um dann längerfristig weniger zu machen. Also zum Beispiel, ging es um so ein Theaterprojekt in Berlin, die Jugendlichen von der Straße wegbringen, weil kommen dann dahin und machen Theater und wie auch immer. Und das kostet. Und die Stadt Berlin will aber irgendwann oder hat angedeutet, dass sie das Projekt nicht mehr länger finanzieren wollen. Fakt, also Resultat dieser Geldeinsparung wird aber sein, dass die Jugendlichen, die da dann ein Zuhause gefunden haben und da dann ihre Nachmittag miteinander verbracht haben, dann wieder auf die Straße landen, wieder kriminell werden oder irgendwas anderes machen und dann den Staat im Grunde mehr Geld kosten, als die Ausgaben, wenn sie sie hätten in das Theaterprogramm investiert. Ja. Oder ich kenne jemanden, der ist im letzten Semester des Studiums. Und kann sich aber momentan nicht selbst finanzieren, weil er kriegt keinen Job und. Und war Studienkredite oder so ein Kram? Sind aufgebraucht, hat er alles schon gemacht. Also er hat keine anderen Möglichkeiten, auch keinen Unterhalt und wie auch immer. Und es geht um ein Darlehen bei der AGE, das ist gesetzlich festgeschrieben bei der Ausbildung, um ein halbes Jahr. Okay. Und die Alternative wäre, entweder er lässt sich beurlauben und schiebt es hinaus oder die AGE finanziert das halbe Jahr auf einem Darlehen, was er zurückzahlen muss. Oder er bricht das Studium ab, ein halbes Jahr vor dem Abschluss und geht dann mit, 26 oder so zur AGE und sagt, hier, ich bin unausgebildet, ich brauche eine Arbeit, ich brauche einen Ausbildungsplatz und wie auch immer, oder zahlt für mich. Und die AGE nimmt aber eher im Kauf, dass er davor steht, Studium abgebrochen hat mit 26, als ihm mal die 2.500 Euro oder was auch immer als Darlehen zu geben, was er ja sowieso zurückzahlen muss. Das ist korrekt. Das ist aber leider, das ist so das grundsätzliche Problem unseres Staates aktuell. Das stimmt, ja. Das ist aber auch auf vielen anderen Ebenen so. Aber das ist zum Beispiel wieder mal so, wo es offenkundig wird, wie hirntot es eigentlich ist, ja. Oder zum Beispiel, ich kenne eine Geschichte, hat keine Arbeit gehabt und hätte eine Arbeitsstelle bekommen, wenn er ein Auto oder einen Führerschein gehabt hätte. Die AGE wollte ihm den Führerschein nicht bezahlen. Und dann sitzt der da und kassiert weiter von der AGA ab und kriegt dann Hartz IV und kostet den Staat, anstatt eben irgendwie mal den Führerschein mit zu finanzieren, weil er mit Hartz IV kann man sich ja den Führerschein nicht bezahlen, und ihm dann aber in eine Festanstellung zu bringen. Ja. Also das ist der Staat, deshalb finde ich klar, weniger Staat gut, das ist eine tolle Utopie, aber in der jetzigen Situation würde ich mir eigentlich eine Aufgabenumstrukturierung des Staates wünschen. Also schon als Wächter über die Wirtschaft oder als Schutzfunktion für die Armen und Schwachen oder so. Und das macht er halt einfach nicht. Und dann sind wir wieder bei der Chat-Diskussion, weil der Chat diskutiert ja auch ohne uns. Ja, die machen da irgendwas. Ich lese das gar nicht mehr. Ich bin ganz gefesselt. Politik. Sag mal, hast du schon mal beim Kein Porncast über Politik geredet? Bestimmt. Ich hab's versucht. Ah, und hat nicht geklappt, oder? Rio und ich können und sollten nicht über Politik diskutieren. Das endet dann nämlich meistens damit, dass wir uns in die Wolle bekommen. Ach Gottchen. Und entweder schreien wir uns an und beim letzten Mal bin ich dann gegangen. Aber du kannst doch ganz vernünftig argumentieren. Ja, aber eher nicht. Super. Wird das gerade aufgenommen? Ja. Ist toll. Das läuft schon die ganze Zeit. Oh, super, das hört dann ja alles. Rio und ich dürfen nicht über Politik diskutieren. Ja, ist ja auch eher so ein undankbares Thema angeblich. Ich fahre jetzt irgendwie am kommenden Samstag für 2 Wochen nach Los Angeles. Und das ist dann mein erster Business-Trip quasi nach ins schöne Amerika. Und also ich hatte irgendwie vor ein paar Jahren mal so einen Sprachlehrer, der gesagt hat, so hey, es gibt so ein paar Themen, die sollte man in Amiland halt mal draußen lassen. Das ist so quasi mein liebstes Thema, Religion. Und mein zweitliebstes Thema, Politik. Ja, jetzt weiß ich auch, warum die mich alle fragen, so wie ist das Wetter? Das ist Käse. Bin mal gespannt. Ich würde mich auch nicht da, also da ist ja schon ein Obama, ja, ein Kommunist, nur weil der eine gesetzliche Krankenkasse einführen will. Und dann noch nicht mal so eine wie jetzt zum Beispiel in Deutschland, nämlich in abgeschwächter Form. Aber dann ist er Kommunist. Natürlich ist der Kommunist. Ich meine, der verschwört sich doch auch aktuell mit Kommunisten. Das hat man doch gesehen. Ja. So mit dem offenen Mikro, Kommunist-Dreckiger. Ja. Müsste doch eigentlich genau dein Ding sein hier. Obama oder der Kommunist? Nein, das Ding ist, ich finde Obama gar nicht so schlecht, wie ihn jetzt alle halten, weil kann ich mir auch schön reden, aber ich gehe einfach davon aus, dass der US-Präsident noch eine größere Marionette von Politik und Wirtschaft ist, als es eine Merkel ist, und dass ein Obama so wie er will gar nicht könnte. Und er hätte es machen können mit der Mehrheit der Demokraten im Kongress, aber da waren die noch zu kompromissbereit mit den Republikanern, und als die Republikaner die Mehrheit hatten, haben die halt so auf stur gestellt, dass die mit den Demokraten überhaupt nichts regeln wollten. Das hat man ja bei der Schuldenkrise und so gemerkt letztes Jahr, dass der gar nicht so kann, wie er wollte. Und das würde ich ihm nicht unbedingt so zum Vorwurf machen. Aber da bin ich auch ganz lieb eingestellt. Ja, das merke ich, da bist du ja richtig flauschig unterwegs. Ja. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, was habe ich da für eine Meinung zu? Habe ich da überhaupt eine Meinung, eine fundierte zu? Eigentlich gefühlt nicht wirklich, muss ich gestehen. Das ist für mich alles ein riesiger... Also Kasperle-Theater wollte ich eigentlich den Satz jetzt beenden. Was du gesagt hast, so Stichwort Schuldenkrise, so, ja, wir müssen jetzt mal unsere Maximalschuldengrenze wieder mal ein bisschen anlupfen, und dann prügeln die sich irgendwie wochenlang und dann so, oh Gott, Amerika rauscht in die Zahlungsunfähigkeit rein. Weißt du, ob die Zahlungsunfähigkeit eines Landes tatsächlich davon abhängt, ob jetzt irgendwie im Parlament eine größere Runde sagt, wir sind es oder wir sind es nicht, ich weiß nicht. Also das halte ich auch da an der Stelle schon für ein bisschen obskur, weißt du? So, stell dir mal Paradebeispiel, so Griechenland ist ja pleite so ein bisschen. Also sind ja halt am Arsch. So, und es gab eine Zeit lang, also was heißt es, ein Staat hat ja im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, sich zu finanzieren. Das ist halt über Steuern, also mit anderen Worten, wir rauben unsere eigenen Bürger aus, oder mit Staatsanleihen. Das heißt, wir geben Banken irgendein Stück Papier und sagen, wir geben euch in x Jahren Geld zurück und dafür rauben wir unsere eigenen Bürger aus. So kriegt der Staat Geld. Und im Falle von Griechenland ist es ja so, dass halt eben nicht mehr Geld zurückkommt. Also zumindest nicht so viel, wie der Staat versprochen hat. Also mit anderen Worten, die Banken sitzen halt jetzt auf ihren Papieren und sagen so, wir kriegen aber 1.000 Euro. Und Griechenland sagt, nee, ihr kriegt nur noch 400 zurück. So, aber das gilt halt als, das ist nicht bankrott. Also wenn ich mit der Einstellung zu meiner eigenen Hausbank gehen würde, wenn ich einen Kredit nicht bedienen kann oder du nicht bedienen kannst oder wenn irgendeine andere Sau seinen Privatkredit nicht bedienen könnte in dieser Form, ja, dann würde direkt auf das Eigentum vollstreckt werden. Dann wäre, keine Ahnung, irgendwas fällig, auf die Sicherheit halt, weißt du? Und das alleine halte ich schon für ein absolutes Kasperletheater, dass du dich tatsächlich, dass eine Regierung auch noch die Eier in der Hose hat, die Hosen so runterzulassen, dass sie sagt, ob wir jetzt pleite sind oder nicht, das entscheiden wir selbst. Das ist doch einfach hochgradig pervers. Weißt du, was ich pervers fand an der ganzen Geschichte? Wie deutlich eigentlich wurde im Fall Griechenland, wie wenig Demokratie doch noch tatsächlich herrscht und wie, ich hasse diesen Begriff, aber inwieweit das Kapital dann doch das Sagen hat. Ja, klar. Ich benutze den Kapitalbegriff nicht gerne, weil der so belastet ist. Aber die Tatsache, dass eine wichtige Entscheidung bei Griechenland ansteht und einen Papademos oder wie auch immer der hieß, ich glaube, nee, Papademos ist, glaube ich, der aktuelle, also der letzte, auf die Idee kommt. Und egal, warum er das gemacht hat, er hat bestimmt nur noch andere Gründe gehabt, aber sagt, er möchte einen Volksentscheid, weil er das nicht alleine entscheiden will. Ja. Und der DAX geht so runter, dass die EU-Finanzminister sofort nach Griechenland reisen und ihm sagen, das kannst du nicht machen, weil der DAX nach unten geht und wie auch immer. Und dann im Grunde die Volksentscheidung, wo es ja wirklich um die Zukunft geht, ausgesetzt wird, nur weil der Markt so reagiert hat. Oder zum Beispiel sich einen Schäuble hinstellt und sagt, ja na, ihr habt jetzt eine Übergangsregierung gehabt, aber verschiebt doch mal die regulären Wahlen, weil das könnte ja falsche Signale für das Geld geben. Das sind klare demokratische Strukturen, die da sind. Die sind nicht von den Griechen irgendwann vor 2000 Jahren betroffen, aber das sind klare demokratische Strukturen, die in jedem Land sind. Und dass ich echt einen Schäuble hinstellen kann und sagen kann, verschiebt mal die Dinger, die Wahlen, sonst ist es zu ungewiss für das Kapital und die Spender und was auch immer und die Gläubiger, finde ich echt eine Frechheit. Ja, aber ich meine, da siehst du doch einfach, was für eine Demokratie oder was für ein Rechtsverständnis die mittlerweile einfach haben. Mit anderen Worten, die Leute müssen da weg. Ich verstehe gar nicht, warum der Schäuble da noch irgendwie rumfahren darf und warum die anderen da überhaupt noch rumlaufen dürfen. Ist mir ein Rätsel, wirklich, ist mir ein Rätsel, total. Würde ich alles zum Teufel jagen. Auf jeden Fall, klar. Ja. Aber es scheint anscheinend bei der höheren Klasse ist auch so ein dummer Begriff, aber es scheint bei der Politik oder bei den Reichen und Berühmten und so und Einflussreichen scheint das momentan die Philosophie zu sein. Und was ich dann total, und deshalb diese ganze Kapitalismusdebatte im Grunde, finde ich ja, haben wir ja momentan oder sagen wir mal so 2011 und 2008 gesehen, dass sich dieses System immer wieder an die Wand fährt. Dann stellt sich eine FDP noch hin, das fand ich extrem lustig. Die Linke hat ihr Parteiprogramm verabschiedet. Die hatten einen Parteitag und haben dann das gemacht und haben dann den Parteiprogrammentwurf halt an die ganzen Mitglieder geschickt, die dann darüber abstimmen dürfen und so. Und in dem Parteiprogramm steht der Begriff demokratischer Sozialismus. Demokratischer Sozialismus. Dieser Begriff ist ein SPD-Begriff, den die SPD schon seit irgendwelchen 1000 Jahren in ihrem Programm hat. Da macht die FDP eine aktuelle Fragerunde über dieses Parteiprogramm, um das zu besprechen, wie böse doch die Linke ist und wie kommunistisch und bla bla bla. Und da stellt sich echt ein FDP-Politiker hin und sagt, ja, wir sehen ja gerade, der Kapitalismus ist die siegende Wirtschaftsrichtung. Und dabei ist der Kapitalismus momentan auf dem untersten Niveau wie noch nie. Ich glaube, er ist sich gerade was zu trinken, oder bist du noch da? Nee, ich hör dir noch aufmerksam zu. Es ist total geil, wenn dir nicht permanent jemand ins Wort fällt, oder? Ja. Ich finde, ich habe auch schon das der Sub-Tour geschrieben, weil sie ja findet, das ist der beste Kein-Porn-Cast, den es bisher gab. Es tut mir leid, dass ich solche Diskussionen nicht mit dem Rio führen kann. Aber ich kann es nicht. Tut mir leid. Das ist ein Fehler. Müsst ihr mal machen. Haut rein. Nee, das können wir nicht. Ja. Weil mich der Rio schon gar nicht so lange hätte ausreden lassen, wie du es jetzt getan hast. Aber dann weiß ich doch gar nicht, was du zu sagen hast. Ich glaube, das ist ihm egal. Muss man nicht miteinander reden. Wenn mir das Bums ist, was du sagst, rede ich nicht mit dir. Da kann ich mir die Zeit sparen und irgendwie an mir rumspielen oder so. Also, oder ich weiß nicht, vielleicht denkt er auch einfach, ich rede so viel Scheiße, das müsste er dann sofort richtig stellen. Okay. Ich weiß nicht. Okay. Die Politik-Diskussionen mit Rio und Midi enden nicht gut. Messerstecherei. Deshalb mache ich den Content-Cast auch mit der Annika. Fand ich im Übrigen großartig, ehrlich. Dankeschön. Fand ich gut. Echt Kompliment. Fand ich sehr, sehr gut. Habe ich irgendwie zugehört und dachte ich mir so, hey, cool, das ist mal Content halt, war echt netter Inhalt. Also jetzt nichts irgendwie bahnbrechendes Neues, aber einfach mal schön auf den Punkt gebracht, schön zusammengefasst. Ich fand's gut. Ja, fand ich auch. Lasst euch flattern. Ja, flattert uns. Genau, so. Schatting, flatter. Ja. So, haben wir noch Themen? Weiß ich nicht. Piraten, was hältst du von den Piraten? Ja, ist halt eine Partei. Nee, was sie sympathisch macht, die Piraten, ist, dass die halt schon wieder, weißt du, einfach wie der Nackte schon über den Marktplatz rennt und die sagen von sich, wir haben zu bestimmten Fragestellungen einfach keine Antwort. Und das macht sie deswegen sympathisch, weil die anderen Parteien genauso wenig einen Schimmer davon haben, es nur nicht zugeben und einen auf dicke Hose machen. Und wenn es drauf ankommt, die Hose runterzulassen, dann ziehen sie sich so ein bisschen. Das ist so das Problem. Und zum anderen natürlich, also ich arbeite ja so im Bereich IT-Sicherheit, ist natürlich, also ich bin auch so um die Riege im CCC irgendwie zugange. Ja, natürlich ist das ein Umfeld, in dem ich mich auch irgendwie wohlfühle. Also da sind Leute da, die das Internet nicht nur vom Ausdrucken kennen, die wissen, damit umzugehen, die leben das irgendwie so, die leben Internet, die schalten das nicht nur ein, ich bin jetzt im Internet. Ja, ist eigentlich, wenn ich wirklich mal wieder wählen gehen würde, also eine Partei irgendwo bewusst an. Nee, ich bin ein bewusst mein Wahlzettelvernichter. Ja, das bin ich. Dann würde ich es aktuell gefühlt bei den Piraten machen, ja. Die haben zumindest noch etwas, was mir noch nicht das Gefühl gibt, dass ich betrogen werde. Und das habe ich bei jeder anderen Partei. Ich glaube, das ist der Vorteil einer jungen Partei. Das mag dass sein, man ja. das Gefühl hat, die werden es besser machen. Was ich sehe, jeder denkt, also das höre ich öfters, dass die Piraten werden schon, die werden besser sein, die werden endlich transparent und wie auch immer. Und ich sehe das noch nicht, weil ich sehe, die sollen das erstmal, also ich glaube, die werden irgendwann in das gleiche Fahrwasser kommen wie die anderen auch. Und mir fehlt halt noch das Profil der Partei. Internet und Datenschutz und Privatsphäre und aber das sind ja schöne Themen. Ja. Aber die stehen halt hinter, sagen wir mal, Soziales. Also ich muss erstmal, bevor ich mir das Internet leiste, muss ich erstmal täglich was zu essen haben, was zu trinken. Ja. Ich muss mein Strom muss einigermaßen preiswert sein, damit ich ihn mir leisten kann und. Und irgendwann können wir uns dann mal über das Internet unterhalten. Oh, Energiepolitik auch. Da könnte man auch einen kompletten Podcast drüber machen. Ja, ich will ja mit der Lina Madita irgendwie zusammen podcasten. Und ich glaube, das wären echt ein paar nette Sachen, weil da kann man schon ein paar richtig nette Themen rauskramen. Die, das solltet ihr machen, weil die ist cool. Die ist auf jeden Fall super cool. Also da stimmt auch absolut die Chemie. Problem ist halt, wie gesagt, ich bin jetzt zum Beispiel, wie gesagt, 2 Wochen einfach schlicht und ergreifend nicht in Deutschland. Ja. Also da geht nichts. Aber jetzt mal so, eine Sache, da wird gerade gesagt, ich enttäusche Menschen, weil ich meinen Wahlzettel entwerte. Also ich mag das einfach kurz begründen, damit man mich versteht. Ich mache das aus einem Grund, und zwar das Nicht-Wählen, außer es gibt wirklich keine Partei, mit der du dich auch nur halbwegs... Ja, das ist absolut korrekt. Also zum einen lehne ich dieses aktuelle Parteiensystem in dieser Form ab. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich lediglich die Möglichkeit habe, eine Stimme abzugeben. Das heißt, ich muss jemanden wählen. Ich kann nicht die Stimme für mich behalten in dieser Form, dass es irgendwie eine Auswirkung hätte auf die Wahlen. Also mit anderen Worten oder anders, auf die Systemgegebenheiten. Jetzt stimmt's. So. Weil der Punkt ist, selbst wenn kein Mensch zur Wahl gehen würde und jeder es so machen würde wie ich oder ihr, würden immer noch die Leute, die selbst im Bundestag sitzen, zur Wahl gehen und sich quasi selbst wählen und das dann dem Volk als demokratische Legitimierung verkaufen. Es gibt halt keine Untergrenze. Es gibt keinen Modus, bei der das System von sich aus sagt, okay, die Volksvertreter haben einfach momentan kein Backing mehr aus der Gesellschaft. Das gibt es nicht. Diesen Mechanismus, der fehlt unserem System schlicht und ergreifend. Das gibt es nicht. Und das prangere ich an und deswegen unterstütze ich dieses System auch in dieser Form nicht. Ich möchte, also anders, ich möchte nicht die Auswahl haben, ob ich jetzt Arschloch B, Pest D oder Paria oder Cholera oder Ebola wählen muss. Ich möchte das einfach für mich nicht machen müssen und deswegen tue ich es auch nicht. Das ist der Grund, kein anderer. Und ich finde, das ist irgendwie zumindest so argumentiert, dass man es nachvollziehen kann. Kann man das verstehen? Aber wäre es nicht besser, eine Partei zu wählen, mit der man sich wenigstens halbwegs identifizieren kann? Nein, für mich ganz klar nein. Ist es nicht besser? Ist für mich, sehe ich keinen Sinn drin, dass ich eben, wenn ich mich zwischen 4 Krankheiten, dass ich mich für die kleinste Krankheit entscheide. Ich möchte einfach mal kein Arschloch wählen müssen. Das wäre ganz geil. Aber ich habe die Auswahl zwischen kleinen oder großen Arschlöchern. Oder kleine Arschlöchern, die noch keine sind, uns dann mit den großen machen, indem sie miteinander ins Bett gehen. Weißt du, habe ich keinen Bock drauf. Das sind aber nicht die Piraten. Habe ich noch nichts zu gesagt. Nee, weil die haben ja noch nicht irgendwie... Nee, die sind noch nicht mal geschlechtsreif aktuell. Die gehen mit keinem ins Bett. Was ich halt sehe, ist, denke, also ich finde, ich beobachte die Entwicklung der Piraten sehr interessiert. Ich denke aber, dass die meisten, die jetzt denken, wenn sie die Piraten wählen, dass sie irgendetwas verändern können, haben halt keine Ahnung, also keine große Ahnung von unserem politischen System, weil wenn die Piraten mit 8% irgendwie in, oder wie viel Prozent haben sie, 7,5 oder so, in den saarländischen Landtag kommen, dann sind das auch nur 7,5% und 4 Stimmen. Das heißt, großartigen Einfluss auf Entscheidungen können die auch nur haben, wenn sie sich mit den 16% von den Linken zusammentun und dann vielleicht nochmal von den 5% mit den Grünen, um irgendetwas von Anträgen zu umzusetzen. Ansonsten sind die genauso gebunden an die Mehrheitsentscheidungen wie die Linken im Bundestag. Ja. Ich weiß nicht, was hältst du denn von dem aktuellen Parteiensystem? Also ich denke, im Übrigen, was mir die Piraten noch sehr, sehr sympathisch macht, ist die Aussage von der Marina Weißhaupt. Weißband. Die sagte, dass man eben Politik eben mal inhaltsbezogen machen sollte und nicht eben koalitionsbezogen. Und das ist eine absolut wahre Aussage. Es geht bei der Politik in der aktuell praktizierten Form gefühlt sehr, sehr selten um Inhalte. Ja, aber ich fand es sehr naiv von ihr. Absolut, ist es. Aber ist es nicht erfrischend? Weil es wünscht sich doch jeder, dass es um die Sache geht, oder? Du doch genauso wie ich. Ja, aber sie hat ja auch gesagt, dass sie in die Partei gegangen ist, um das dann zu machen. Also sie engagiert sich ja parteipolitisch, um dann über Inhalte zu diskutieren und über Inhalte zu entscheiden. Und im Grunde ist es ja schön und gut, dass sie das will und dass sie die Möglichkeit haben will und so. Und wenn es der Lauer in Berlin mit den Linken oder wen auch immer machen kann, finde ich das stark. Ich finde es halt, man sollte halt schon wissen, dass das ziemlich unrealistisch ist. Oder zumindest, dass es eine kleine Chance gibt, das zu schaffen, aber eine große wahrscheinlicher ist, dass es nicht funktioniert. Ja, aber wir müssen einfach mal anfangen, die Barrikaden in unseren Schädeln abzureißen, dass wir solche Sachen, wo der normale Menschenverstand eigentlich sagen würde, ja genau so muss Politik aussehen, als unrealistisch oder loony-mäßig abtun. Das ist exakt ein Problem. Wir sind da mittlerweile schon so desillusioniert, dass wir das, was momentan abläuft, für einen Normalzustand und am Ende vielleicht sogar noch für gut halten. Also das jetzt nicht, aber für den Normalzustand und das muss so laufen, halten. Naja, aber was ist denn die Alternative jetzt, wenn wir jetzt mal nicht auf die Ebene gehen, wie wir uns das idealistisch vorstellen? Wenn ich idealistisch bin, und das kann ich auch sein und so, dann bin ich da ganz mit dir einverstanden. Also wenn wir uns auf dieser Ebene unterhalten. Also auf dieser abstrakten Ebene von wegen, wie es sein sollte und nicht ist und wie auch immer. Wenn ich mir aber halt jetzt mal den Realismus angucke oder die Wirklichkeit, also nicht den Realismus, nämlich die Realität, dann ist es nun mal auch Fakt, dass eine Marina Weißband jetzt ihren Posten aufgibt und sagt eigentlich, ja, ich bin zu sehr in der Parteistruktur drinne und hab mir das alles anders vorgestellt und kann mit dem Posten, den ich habe, gar nicht das machen, was ich machen möchte. Und ich muss wieder auf die Basis, um überhaupt auch innerparteilich eine Chance zu haben, inhaltlich zu arbeiten. Und dann finde ich es okay, wenn sie das idealistisch angehen will und Inhalte besprechen möchte und wie auch immer. Das finde ich okay und das finde ich auch lobenswert. Sie muss halt dann schon wissen, wie sie dann mit den Realitätsbegebenheiten umgehen kann, damit sie erstmal nicht überrascht wird und desillusioniert und dann halt auch dann irgendwas so eine Ebene findet, wo sie das dann auch wirklich umsetzen kann mit den Begebenheiten, in denen sie sich befindet. Verstehst du, was ich meine? Ich probiere es nachzuvollziehen. Also das heißt, ich kann ja mit Idealismus in die Politik gehen, dass ich was verändern will und wie auch immer. Und kann, und wenn ich total naiv bin, ich nenne es mal naiv, obwohl es jetzt ein bisschen negativ vielleicht klingt, wenn ich total oder gutgläubig bin und denke, dass wenn ich jetzt gewählt werde, dann kann ich das umsetzen, kann ich ja irgendwann vor einer Wand stehen, wo ich dann mit der Realität konfrontiert werde. Wo ich sehe, wo ich dann die parteipolitischen Dinger sehe und dann sehe, wie die SPD mit denen umgeht und wie auch immer. Und kann dann eigentlich desillusioniert werden und eigentlich so überrascht werden von den Realitätsbegebenheiten, dass ich total verzweifle. Oder dann halt versuche, gegen die Windmühlen zu arbeiten. Und das kann halt nach hinten losgehen. Und deshalb muss man dann irgendwann schon so eine Ebene finden, auf der man dann konstruktiv irgendwie arbeiten kann. Also man muss sich dann schon gucken, okay, wenn die Opposition nur zusammen irgendwas erreichen kann, dann muss ich mir nun mal halt gucken, dass ich irgendeinen Antrag formuliere, wo ich weiß, die Linke wählt mit und die Grünen wählen mit oder so. Mhm. Das kann ich dann nicht machen, ja, ich ziehe jetzt mein Ding durch, weil ich bin ja so idealistisch und das muss doch eigentlich theoretisch funktionieren, weil dann erreiche ich ja auch nichts. Ich glaube, was sie einfach meinte, ich weiß gar nicht, ob die das so abstrakt formuliert hat oder für sich formuliert hat. Ich denke, was sie einfach meinte, ist, dass unsere Politik ein bisschen dazu verkommen ist, dass weniger Inhalte diskutiert werden als Parteizugehörigkeiten und dass anhand von Parteizugehörigkeiten schlicht und ergreifend Inhalte ignoriert werden. Also das ist das, was ich eingangs meinte. Weißt du, da mag vielleicht aus der linken Ecke ein super schlauer Satz kommen, ein CDUler würde den abtun, einfach weil er aus der linken Ecke kommt. Da kommt aus der rechten Ecke irgendwie mal ein intelligenter Satz, auch wenn es hinreichend selten ist, da würde ein Linker natürlich weghören. So, und das sind die Probleme, die unser Land hat. Anstatt dass man quasi inhaltlich arbeitet, und es sollte bei Politik immer um Inhalte gehen und eigentlich um nichts anderes, wird eben auf einer Metaebene gearbeitet. Aber diese Ebene hat erstmal nichts mit den Inhalten zu tun. Ja, und dann sehe ich aber zum Beispiel, dass in der Stadt Frankfurt zum Beispiel, da arbeiten die zwei oder drei Piraten, ich glaube, die heißen irgendwie, die haben sich die zwei oder drei Piraten sind es in Frankfurt, die sich mit irgendeinem von den europäischen Wählerliste oder sowas zusammengetan hat. Die kommen eher auf einen Nenner mit der Linken und die Linke kommt eher auf einen Nenner mit der mit den Piraten, wo dann auch schon mal gemeinsam inhaltlich gearbeitet wird. Oder dann halt die einen für den Antrag der anderen mit abstimmen. Und so muss man sich halt arrangieren, um ja, dann halt inhaltlich arbeiten zu können. Ich will einfach diesen Dogmatismus aus der Politik einfach raus haben. Weißt du, der Rio, der hat von wann war das, gestern oder vorgestern, irgend so einen Typen rumgetwittert, so einen CDU-Menschen oder jungen Luca irgendwie, bla bla bla, ich habe den Twitter-Account. Der Typ, der ist, das ist ein Bub, keine Ahnung, ob 16 Jahre schätze ich höchstens oder so. Und der redet, wenn du den twittern hörst, der redet wie so ein Altpolitiker der CDU-CSU. Entweder das ist ein verdammt guter Troll oder ich bin da vollkommen desillusioniert, was das angeht. Mit anderen Worten, weißt du, wenn die Jugendorganisationen von Parteien schon so ein Gedankengut heranzüchten, dann kann ich natürlich, wenn die mal groß sind und was zu sagen haben, überhaupt nichts mehr mit denen anfangen. Weißt du, ja, bei der Union und bei den Liberalen ist das so. Ich glaube mittlerweile, dass es eigentlich in fast allen politischen Parteien oder Richtungen eher ein Dogmatismus ist als wirklich politischer Aktivismus und auch inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Ich glaube, das ist eher mittlerweile so ein bisschen zur Halbreligion verkommen. Die Jusos widerlegen dich da manchmal, weil die Jusos sind dann zum Beispiel, wenn ich jetzt mir die in Frankfurt angucke oder auch den Bundesvorsitzenden der Jusos, die sind noch sozialdemokratischer und linker als oder arbeitsparteimäßiger unterwegs, als es die SPD an sich ist. Da sieht man den Unterschied noch. Und bei der Linken spielt keine große Rolle, weil die Linke ist eine heterogene Gruppe. Also da gibt es ja viele unterschiedliche Gruppierungen und Strömungen und so. Aber ich sehe das nur eigentlich, so sehe ich das eigentlich nur bei der CDU und bei der Liberalen. Ich glaube, der Lockenmähne hat dann, glaube ich, dann können wir ja auch Schluss machen, irgendwie so, wenn wir mit den Themen durch sind. Also ja, Lockenmähne sagt. Mit den Themen durch. Wobei wir hätten noch andere Themen, bin ich mir sicher. Lockenmähne schreibt, 41 Stunden wach, meine Konzentration ist fast auf dem Nullpunkt, doch noch eine nicht ganz ernst gemeinte Frage an den guten Herrn Liesel. Sollten wir einen Möb-Möb-König wählen und morgen stolz verkünden, dass über 80% den Chat gewählt hat und die aktuelle Regierung stürzen? Liesel-Weppen, wenn der Podcast erst einmal alle Bundesbürger hören, bekommen wir schon die Mehrheit. Also natürlich nein, weil wenn wir das tun, werden wir vom Polizisten totgeschlagen. Das machen wir natürlich nicht, die aktuelle Regierung stürzen, obwohl man könnte mal versuchen mit, nein, natürlich nicht. Wir nehmen das einfach zur Kenntnis und stürzen die aktuelle Regierung mit Hilfe von demokratischen Wahlen. Genau, das machen wir beim nächsten Mal. Ja? Aha. Ironie, ich weiß nicht, ich brauche so ein Ironie-Tag, so ein Schild. Am besten noch über Nee, ich war nochmal am Lesen, worum es ja eigentlich ging und habe den Lachs so auch gewählt mit den Schweizern, gelesen mit den Schweizern. Ja, und mit, Knöller war das mit Minarettverbot und Minderheit vergasen. Da könnte man jetzt natürlich auch wieder so grundsätzliche Hirnforschung mal rausholen. Mache ich mal irgendwann. Warte, Moment mal, stopp mal. Stopp mal, eine Sekunde. Total geil. Ich bin ja vorbereitet. Ich habe ja Internet. Ah, scheiße. Ich hab's gleich. Ich finde den nämlich richtig gut, immer noch. Das ist ein, Podcast kann man nicht sagen. Ah, hier, Achtung, zack. Hier, zack, zack. Geht um einen Hirnforscher, der aggressives Verhalten mal ein bisschen untersucht hat und was das eigentlich mit dem Menschen macht und inwieweit, so Sigmund Freud ja und der Mensch ist seines nächsten Wildsau und so. Das war Hobbes, aber ist egal. Was hat der Mensch davon, dass er anderen Leid zufügt? Und es gibt eigentlich evolutionsbiologisch keinen Sinn, dass der Mensch das tut. Also Belohnungszentrum im Gehirn, da tut sich gar nichts. Also der Mensch ist eigentlich, das musste ich dann also auch laut Forschungsergebnissen einsehen, ist eher so ein soziales Wesen grundsätzlich. Was man halt machen kann, ist den wahnsinnig gut beeinflussen. Ich meine, Stichwort, wenn es jetzt darum geht, irgendwie, warum beim Adolf ein Großteil der Bevölkerung irgendwie das auch noch irgendwie zur Kenntnis genommen hat, was da passiert und gesagt hat, jupp, das passt. Propaganda. Punkt. Einfach nur Programmierung der Leute durch Informationen. Nicht mehr und nicht weniger. Der Mensch ist da extrem flexibel im Kopf, leider. Und ich glaube, der Mensch von sich aus würde das eben nicht machen. Der Mensch gesteuert von Obrigkeiten, von, ich benutze ungern das Wort Eliten, aber von irgendwelchen Leuten, die halt über dir stehen. Ja, der macht das, das stimmt, das ist richtig. Naja, aber es gibt ja auch Leute, also ich glaube aber, dass die Propaganda nur die Grenzen aufgeweicht hat. Also es kann ja nicht nur an Propaganda liegen, wenn dann wirklich jemand im KZ arbeitet und Leute systematisch vergast. Es ist eine interessante Sache. Und zwar habe ich hier ein Buch, das ist von Edward Bernays. Sagt dir der Typ irgendwas? Nee. Okay. Also tut's den wenigsten, aber das ist quasi the Godfather of Propaganda. Das ist nämlich der Typ, der das entwickelt hat. Und der war mit Freud verwandt. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Du kannst mal danach googeln, Edward Bernays. Und der hatte auf jeden Fall irgendeine verwandtschaftliche Beziehung zu Freud. Und der hat sich, hat das halt mal so irgendwie sich mal untersucht, was muss man machen oder welche Knöpfe muss ich bei Menschen drücken, um bestimmte Sachen zu erreichen. Und das Schlimme ist, dieses Buch Propaganda, es heißt auch Propaganda, kann man sich kaufen, finde ich auch sehr lesenswert, muss man mal gelesen haben. Das wurde von Goebbels benutzt. Das ist Gedankengut, das hat Goebbels sich zu eigen gemacht. Das ist krass. Also das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass das so war. Das war nicht irgendwie nur so per Zufall und die Leute sind auf den reingefallen, sondern der hat von guten Leuten gelernt, leider. Ja, klar. Und da geht halt schon einiges mit den Menschen. Du kannst dich der Sache ja auch nicht entziehen. Das ist ja eher so eine psychologische Komponente des Menschen, dass der da so beeinflussbar ist. Und ich finde aber, irgendwas muss vorhanden sein, dass Leute zu solchen Gewalttaten fähig sind. Das kann nicht nur Propaganda sein. Denen muss es zum einen erstmal schlecht gehen oder schlechter gehen, so Stichwort, uns geht's scheiße, aber die Juden, ne? Verstehst du? So. Und dieses, das geht scheiße, das ist dann halt da gewesen und dann die Projektion auf irgendwie eine religiöse Gruppe oder sowas, die war dann halt ruckzuck da. Punkt. Das ist dann so gewesen. Ja, aber es ist ja dann immer noch ein Schritt, dann dafür zu sorgen, Menschen umzubringen. Und dann Menschen zu foltern und wie auch immer. Also ich denke, diese Veranlagung muss schon drin gewesen sein oder muss schon in diesen Menschen oder in der Menschheit generell drin stecken, um dann so ausgelöst zu werden von Propaganda und das stimmt, Feindbildern. Ja. Guck mal, da hat jemand mal ein bisschen was bei der Wiki gesucht. Onkel Wiki, Edward Bernays, richtig. Ja. Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Zumindest die geiler Schnäuze, alter Falter. der war der Neffe von Sigmund Freud, sehe ich gerade. Genau. Bernays war Neffe, genau. Und ja, du kannst halt die Leute, du kannst sie massiv beeinflussen in diese Richtung. Das ist klar, in den Menschen ist schon irgendwas drin. Das ist so eine Anlage, dass der, wenn er Leid empfindet, dass der eine Projektionsfläche sucht für dieses Leid. Und ich glaube, das kann man dann halt hinreichend gut ausgestalten, wie diese Projektion aussieht. Ja, auf welche Art das irgendwie rausgeht. Ja, Ich glaube, wir sollten mal Schluss machen, weil die Leute wollen ins Bett. Gut. Und können wegen uns nicht. Genau. Was macht denn eigentlich der YB-Fight? Ist der jetzt AFK und... Ich glaube, der guckt ein Porno. Ich habe euch zugehört. Nee, echt jetzt? Ja, doch, echt jetzt. Hast uns nicht die ganze Zeit zugehört? Na klar. Ach, du bist ja geil. Ihr liegt hier draußen sozusagen, dass man euch im ganzen Nordflügel hören kann. Ja, und du hast nicht das Bedürfnis gehabt, irgendwann hier schreiend dich einzukriegen. Oh, warte mal, jetzt habe ich das ausgeschaltet. Also, Jule und Bedürfnis bin ich mal mitgekommen. Einen Moment. Ach, wie geil. Auf Sergi. Oh Mann. Ja, jetzt. So, jetzt ist der Profi wieder da, jetzt ist wieder. Geht wieder alles kaputt. Jetzt ist wieder kreatives Chaos angesagt. Yay. Ah ja, ich wollte euch ja gern überall hören und nicht nur hier in meinen Kopf irren, die ja nur wenig Kabel haben. Ja. Und du hattest nicht das Bedürfnis, dich irgendwann einzuschalten und hier rumzumotzen? Nö. Wow. Ich versuche immer noch, meine Kohle nach Russland zu bekommen, aber. Ich hab doch da Kontakte, ich kann dir auch helfen. Ah, dann schreib mich doch mal in Skype an gleich. Oder wie der Russe sagt, Kashitsa Polochaitsa. Das ist so Business machen, so, verstehst du? Ja, Business. Dann lass uns gleich mal hier, aber Serious Business. Oh Gott, Scheiße. Russenmafia und so. Genau, jetzt ist das BKA auch wieder da. Hallo, Hitler. Stalin. Oh. Al-Qaida, ihr seid ja langweilig. Ja. Du steckst mit der Al-Qaida also unter einer Decke, liebe Jule. Hört uns denn eigentlich der Chat noch? Nee, der Chat bin ja ich in Wahrheit. Okay, also Chat, ihr dürft jetzt nach Hause gehen und geht ins Bett. Wir lieben euch alle. Ah? Und gewöhnt euch nicht zu sehr an die hochphilosophischen Diskussionen mit mir und dem Liesel. Nächste Woche ist der Rio wieder da. Und vergesst nicht, Niveau ist keine Hautcreme. Ja, sondern nicht im keinen Porn. Kann man sich aber trotzdem mit einreiben. Mit Niveau? Mhm. Ja. Ach so, ja, jetzt soll ich euch dann hier mal dann hier nach draußen begleiten? Wir sagen dann Tschüssi und wie machen wir das morgen? Genau. Bist du morgen nochmal da? Wir machen Tschüssi und wir machen es morgen. Jule nimmt sie alle. Genau, du nimmst die alle. Also ich bin morgen mit einem, Achtung, ganz profanen Kumpel einsaufen. Siehst du, das ist er nicht da. Dann mal gucken, was wir machen. Und ob wir überhaupt was machen. Tschüssi, Chat und Zuhörer und so. Und wir lieben euch alle. So, WWF, mach uns mal weg. Alles klar. Und dann denke ich, dass dann die Musik jetzt auch schon im Hintergrund läuft, wa? Und tschüss. Ich höre noch gar nichts.